genau. Aktivität. Nee. Apropos Leuchten, ist ja auch Mondfinsternis. Habt ihr es gesehen? Ach, doch, ich wollte hier. Ich hab's auf Google gesehen. Toll. Mann, sind, oh Mann. Da kommen wir gleich zum ersten Thema. Wenn ich nämlich, es gibt ja dieses, du fragst im Netz irgendwo was, ja? Mhm. Die Antwort ist, googelst doch. Was? Und googelst doch. Google ist doch, ja. Hm. Ich gebe zu, es gibt manchmal ein Anwendungsszenario für diese Antwort, aber es hat langsam richtig überhand genommen und ich denke ja sozusagen, weißt du, wenn ich diese Frage stelle, möglicherweise noch in einem sozialen Medium, ja, also Facebook oder Twitter oder sowas, dann stelle ich dir in einem bestimmten Kontext an bestimmte Leute und meine damit, liebe Leute, ich habe eine Frage zu dem Thema, eine Google-Suche hat mich nicht weitergebracht, beziehungsweise die Ergebnisse sind alle so verwirrend, dass ich auf eure Kompetenz vertraue und möchte, dass ihr mir hier den Link nennt, der euch darüber aufgeklärt hat. Ja, okay. Versteht nicht. Ja. Sondern sie sagen, also, Google doch. Also du prangerst sozusagen den mangelnden Kooperationswillen. Also ich gehe da zum alten Mann und sage, das Internet ist schlecht. Hm? Wenn Kommunikation ersetzt wird durch Google doch, ja, das geht nicht. Ja. Ich warte ja immer auf eine Gelegenheit, dieses Let me Google that for you zu benutzen. Und ich vergesse es immer in dem Moment, wenn ich es benutzen könnte und ärgere mich dann danach. Ich benutze es regelmäßig. Ja, ich habe es neulich bei dir auch gesehen und habe ich gedacht, fuck, das müsste ich auch mal wieder öfter machen. Das ist nämlich einfach immer noch lustig, finde ich. Ja, gerade wenn dann irgendwie ein viel Lucky auch noch funktioniert. Mhm. Hm. Ja, Markus, du bist ja heute vorbereitet, ne? Du bist ja heute, du hast schon angekündigt, du hast dich richtig gebrieft, den ganzen Tag vorbereitet auf die Buchschleife. Nee, ich würde natürlich jetzt so sagen, jetzt kann ich es ja sagen, ich habe nur vor dir ein bisschen geprotzt. Hm. Tatsächlich habe ich einfach die RAN-Themen der letzten 3 Tage irgendwie mal auf den Zettel geschrieben, weil ich dachte, gute Gelegenheit, da kannst du mal so richtig, ja. Kannst dich mal so austoben. Genau, wenn die Leute da zuhören, da kannst du aber mal so richtig. Da geht's aber los. Ja, warum hast du dich denn aufgeregt beispielsweise? Womit fangen wir an? Also ich habe ja noch ein Thema, da bin ich gespannt, ob sich da mit dem Herrn Mapp was ergibt. Diese ganzen Laien und Vorhype gleich meckern Dinge, da scheint ja Mapp, da scheinst du ja so ein bisschen allergisch drauf zu sein. Ja, also das Problem ist halt, also ich merke es halt immer, wenn ich dann vor Ort bin und so dann auf Twitter lese, was gerade berichtet wird über das, was gerade passiert, dann ist das immer so ein bisschen Disconnect da. So. Was halt so an der Asynchronität der Orte liegt vermutlich. Und da ist dann auch schnell irgendwie so der Elefant aus der Mücke und umgekehrt und so. Also, ja. Könnt ihr mir mal erklären, worum es überhaupt geht? Also irgendwas wird angekündigt und man regt sich schon, bevor es irgendwie released ist, drüber auf oder was? Richtig. Okay. Hm. Also aktuelles Beispiel ist Lion, also das neue Apple-Betriebssystem. Hm. Wo, ich weiß gar nicht, ob es im selben Zusammenhang war, aber ich habe wie heißt die, Keynote? Da? Ich habe die nicht mal live gesehen, sondern ich habe halt quasi nur die Ticker irgendwie dann im Nachhinein mir durchgelesen. Und mir sprang halt sofort ins Auge dieses irgendwie, das neue Lion gibt es nur über den App Store. Mhm. Ja. Und habe mich dann daran erinnert, wie vor, also aber 1000 Jahren, also kurz nach dem Vaterländischen Krieg, es eine riesen Aufregung immer gab und auch so ein Tool, das hieß XP Anti-Spy. Das hat man sich erstes, wenn man XP installiert hat, draufgezogen, um zu verhindern, dass XP nach Hause telefoniert. Nach Hause telefonieren bedeutete damals tatsächlich nur, ich glaube, die Seriennummer übermitteln und so Usage Statistics. Und ja, man musste das doch irgendwie aktivieren auch, ne? Oder da hat das aber nicht geholfen. Okay. Also das ging's auch und das hat man auch gerne gehackt, aber sozusagen da ging's nicht. Das sind jetzt aber irgendwie schon zwei Paar Schuhe, ja? So eine Aktivierung und online kaufen. Ja, genau, darum geht's mir auch gar nicht. Also um Aktivierung geht's mir überhaupt nicht. Es geht mir darum, dass man halt dieses Betriebssystem über einen persönlich identifizierbaren Account kaufen muss. Hm. Und das dann auch auf dem Rechner sozusagen. Und darüber regst du dich auf? Nee, ich reg mich tatsächlich nicht darüber auf, obwohl ich das unschön finde. Ich fand nur die Diskrepanz schön. Wenn Microsoft das gemacht hätte, zu der Zeit, als XP Anti-Spy so groß in Mode war, da hätte es eine riesen Aufregung gegeben. Ne? Hm. Und das ist so, das ist wieder einer dieser Punkte sozusagen, wo Apple so krass wegkommt. Das ist total der Hammer eigentlich. Also wenn man sich mal überlegt, ein anderes schönes Beispiel, was ich immer wieder gerne bringe, ist dieses, Microsoft hat von der EU dieses Verfahren in den Hals gekriegt wegen des Bundlens vom Internet Explorer mit dem Betriebssystem. Mhm. Seit Jahren boykottiert Apple auf den iPhone-Geräten andere Browser. Hammer. Und niemand sagt was. Ja, das ist jetzt eine technische Diskussion, die dann ganz schwierig wird, aber um nochmal zum anderen Thema zurückzukommen. Das Problem, das ich mit der Diskussion habe, ist, es wird da über Dinge geredet, die sind noch nicht fertig. Die sind momentan in einem Entwickler-Pre-Release, in einem Seed. Eigentlich darf da keiner drüber reden, der da Zugang zu diesem Seed hat, weil die alle ein NDA unterschrieben haben. Und ich habe in Seeds auch schon Dinge sich sehr oft ändern sehen in letzter Minute. Und ja, das ist alles müßig, drüber zu diskutieren. Also es gibt auch Leute, die diese Seeds dann benchmarken und da irgendwie dann ellenweise Artikel drüber schreiben, wie jetzt, dass es jetzt schnell oder langsamer ist. Und es hat halt keine Aussage, weil es ist noch nicht fertig. Und an der Stelle würde ich halt dazu aufrufen, sich erst aufzuregen, wenn es tatsächlich Fakten gibt. Nee, genau das denke ich nicht, wenn man, also gerade jetzt, also ich rede jetzt tatsächlich erstmal nur über dieses Lion-Ding. Also so generell gebe ich natürlich recht, dass da also manchmal irgendwie über Dinge redet, wo man so denkt, entschuldigt Leute, das ist eine Beta-Version. Ja? Mhm. Also oder eine Alpha oder eine, also auf jeden Fall ist sie noch früh. Aber in dem Punkt geht es ja gar nicht um das, was dieser Pre-Release kann, sondern es geht ja darum, was Apple angekündigt hat. Und wenn Apple sowas ankündigt, dann finde ich es wiederum und sagen, und das bewusst ankündigt, also die, das war ja wirklich ein großer Punkt in der Keynote, da haben sie gesagt so, Lion, nur App Store. Und dann finde ich es also gerade gerechtfertigt, sich darüber aufzuregen und eine Pflicht des Online-Wutbürgers, weil der Grund, dass sich bis zum Release noch was ändert, ist ja möglicherweise auch die Aufregung, die eine solche Ankündigung erzeugt. Und wenn man dann sagt so, ja, ach, lass uns erstmal abwarten, bis es kommt. Also ja, da bin ich jetzt zu so zynisch, um wirklich zu glauben, dass sich irgendwas ändert, nur weil du dich jetzt aufregst. Hilft bei Apple eh nicht oft. Ich würde auch an der Stelle einfach mal warten, ob das nicht irgendwie doch anders ist. Also gerade für Großinstallationen und macOS 10 Server kann ich es mir nicht vorstellen, dass sie wirklich exklusiv den Weg nur über den App Store zementieren. Es wird schwieriger sein, vermutlich irgendwie das anders zu bekommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es gar nicht geht. Okay, also das hoffe ich halt auch. Wie, du meinst, das kommt dann irgendwie noch auf einem Datenträger oder meinst du jetzt inoffizielle Wege oder was? Ja, sie werden auf jeden Fall zu neuen Macs werden sie halt USB-Sticks dazulegen, wie sie es halt momentan fürs MacBook Air auch machen. Oder ob man diese USB-Sticks dann vielleicht auch kaufen kann irgendwie oder was auch immer, muss man abwarten, denke ich. Also ich glaube nicht, dass es was bringt, sich jetzt aufzuregen, weil Apple darauf nicht reagiert. Das halte ich für illusorisch, da sich die Illusion zu machen, dass man da jetzt noch Dinge verändert, gerade weil es eben auch in 3 Wochen ist und im Prinzip die ganze Maschinerie schon läuft und da ändern die nichts mehr. Muss man jetzt abwarten, vielleicht ist es ja wirklich so schlimm und vielleicht ist es wirklich nur über den App Store. Ist dann irgendwie auch so eine gemischte Sache, weil... Darf ich mal fragen, was daran eigentlich so schlimm ist? Also das wüsste ich gerne mal, weil ich bin jetzt mal so ganz naiv und stelle mal diese blöde Frage. Ja, was ist eigentlich daran so schlimm? Also, weil jemand weiß, dass du das Produkt gekauft hast oder was? Also ich meine, Markus, müsstest du ja jetzt beantworten. Tatsächlich geht es mir erstmal nur um dieses zweierlei Maß, ja. Also sagen, dieses Ding, gut, aber bei Microsoft war es ja auch so, wie heißt es, wer in den Wald schreit, so tönt's auch raus oder so. Also ich meine, das war ja nicht, also Microsoft hat sich diesen Ruf ja schon auf irgendeine Art und Weise über lange Jahre an. Genau, aber das kann Apple nicht, weil immer wenn Apple sowas macht, kommt dann die Frage so. Das ist aber auch ein bisschen Apfel und Birne an der Stelle. Natürlich ist das. Das ist doch immer bei Vergleichen. Bitte. Das ist doch, also. Genau. Wir meinen das ja auch alles nicht ernst. Das, was ich sozusagen jetzt als unangenehm empfinde, ist einfach sozusagen der iTunes-Account, wo man jetzt sagen, man kann davon ausgehen, dass das sozusagen der Account sein wird, wie die meisten Leute das machen. Ist ja mein persönlicher Account, der ist mit meiner Kreditkarte verifiziert. Das heißt, da hängt eine richtig reale Identität dran, plus eine Einkaufsgeschichte. Und ich kann gar nicht genau sagen, warum mich das stört. Ich habe da so einen protestantischen Datenschutzwahn manchmal. Und das ist ein Punkt, dass die Grenze überschritten ist. Also ich möchte das eigentlich nicht. Ich habe bei Datenerhebungen habe ich einfach eigentlich immer dieses total bekloppter Kalenderspruch, ja, dieses irgendwie wie öffentliche Daten nutzen, private Daten schützen und sagen, und solange mir Apple keinen Grund sagen kann, warum sie unbedingt eine persönliche Identität mit dem Betriebssystem verknüpfen müssen, ja, will ich das einfach nicht. Naja, aber das ist auch ein Fehlschluss an der Stelle, dass du denkst, das Betriebssystem wäre mit der Identität verknüpft. Das ist es nicht. Du lädst dieses Update runter und installierst dieses Update und da ist noch nichts verknüpft an der Stelle. Ja, also was da technisch passiert ist, du lädst eine Datei runter, diese Datei, die du runterlädst, die ist mit deinem iTunes-Account gesigned. Aber dann klickst du diese Datei doppelt und das ist nur der Installer für das Betriebssystem und da wandert dann dieses Assignment wandert nicht automatisch ins Betriebssystem. Naja, aber also bei dem, was ich jetzt gelesen habe, ist es ja so, dass die Installation sich schon sagen auf einem bestimmten, also sagen merkt, auf welchem Rechner sie ist. Ja, dann sollte man nicht so viel glauben, was man so liest, glaube ich. Ja, das hat diese ganzen Tricks jetzt irgendwie, um dieses Ding runterzuziehen. Also okay, ungelegte Ei, wir reden drei Wochen rüber. Ich möchte eben, also ich darf erstens nicht drüber reden und ich kann nur sagen, das, was so im Internet steht, das ist so semi war, leider. Das ist auch mal, okay. Gut, dann möchte da jetzt reden wir drüber, wenn's da ist, ne? Da können wir uns nochmal drüber aufregen. Genau. Dazu rufe ich auf. Sehr gut. Sehr schön. Eine Einigung hat stattgefunden und tschüss. Die andere Sache, ich habe das in einen Tweet geschrieben, was ich jetzt gerade erzählt habe. Mhm. Und dieser Tweet ist sehr, sehr zahlreich durch die Welt gegangen. Und sie haben wirklich dazu hoch, was ist denn hier los? Und das Schöne ist, habt ihr schon mal vom Leistungsschutzrecht gehört? Ja. Okay, also ne, große Zeitungen möchten am liebsten, wenn man also auch nur Wortschnipsel von ihnen zitiert, möchten sie am besten dann so eine Art Verwertungsgebühr davon haben. Mhm. Und dieser Tweet ist so weit rumgegangen, dass er mittlerweile auch in FAZ, in einem Blog und in der Süddeutschen Zeitung in einem Artikel über dieses Thema, und zwar in dem Aufmacherabsatz. Was war jetzt der Tweet? Den habe ich jetzt verpasst. Was war der? Was hast du? Der Tweet, ich suche den gleich mal raus. So, und das Schöne ist halt, dass die Süddeutsche Zeitung und die FAZ jetzt gerade zu den beiden Verlagen gehören, die dieses Leistungsschutzrecht richtig geil finden. Also so richtig geil. Mhm. Und in der Süddeutschen ist es nicht mal, also sie haben zwar einen Link zu dem Tweet gemacht, aber haben nicht mal den Nickname genannt. Tja. Und das finde ich, das ist sowas. Das ist auch wieder so ein schönes Beispiel für zweierlei Maß, ja. Großartig. Der Tweet war: ein Betriebssystem, das an einen persönlichen Account gebunden ist, der per Kreditkarte identifiziert wurde. MS wäre dafür gelyncht worden. Das ist der Tweet. Ja. Und das fand ich schon beachtlich, also sagen die, wie wieder so gemessen wird. Naja, aber dass sich die Süddeutsche und die FAZ irgendwie nicht scheren, bei Twitter zu klauen, ja, das ist so. Ich meine, die Welt kompakt hat mir irgendwie auch schon zweimal einen Feed geklaut und bei sich abgedruckt. Da habe ich auch keine Verwertungsgebühren für gesehen. Ja, ich finde es so schön. Ja, und ich, von mir wird nichts geklaut. Ne? Das ist schon mal, ich bin nicht beleidigt. Ich muss mal irgendwie schlauer twittern, glaube ich. Lieber genau, Hörer, dass du auch mal in die Springerpresse kommst. Ja, ich will auch mal. Mann. Wobei man halt sagen muss, ich habe ja irgendwie jetzt vor zwei oder drei Monaten dieses Favstar-Ding entdeckt, wo man halt folgen kann, wo man, wie oft man retweetet und gefafft wurde. Essentiell, ja. Und es ist so ein Quatsch, ja. Also wenn ich versuche zu erkennen, ob das irgendwelchen Mustern folgt, ja, also ob Leute was Bestimmtes mögen oder nicht, halte ich das für unmachbar. Das ist so ein, genauso gut könntest du irgendwie berechnen, wie weit die nächste Welle am Strand vorankommt. Das geht wahrscheinlich besser. Also da kann man kann nicht schlauer twittern. Meinst du nicht? Nee. Also es gibt so Sachen, wenn mir die einfallen, dann weiß ich, das ist jetzt was, das funktioniert. Ja, diese Nachrichtenfaktoren gibt es doch auch in der Kommunikationswissenschaft. Also es muss bestimmten Kriterien entsprechen und dann funktioniert die Nachricht. Und das trifft wahrscheinlich auf die Tweets zu. Das ist natürlich alles ein bisschen Küchenwissenschaft, aber das ist halt die Medienwissenschaft auch irgendwie so ein bisschen. Genau. Nur teilweise lassen sich da naturwissenschaftliche, wie heißt es, Dingens anlegen, Maßstäbe. Ja, Natur, ach, ja. Können wir nicht mehr über irgendwas reden, über Säue, die noch nicht aus durchs Dorf getrieben wurden? Ich bin ja irgendwie, also dieses ganze hier Privacy und Gedöns, ich kann es ja echt nicht mehr hören. Das muss ich mal sagen. Aber ich kann es einfach nicht mehr hören. Ich hatte die Woche auch wieder einen kleinen Kampf auf Twitter mit einer jetzt hier nicht zu nennenden Person und danach habe ich mich schon wieder geärgert, dass ich mich schon wieder irgend sowas hab reinziehen lassen. Natürlich sind das wichtige Sachen, aber das ist immer ich kann es einfach nicht mehr aushalten. Geht's euch nicht auch ein bisschen so? Ich finde halt schwierig, wenn eine Diskussion dogmatisch geführt wird an der Stelle. Hm. Ja, und da hilft's ja dann nichts, ja. Da wirft man sich ja nur noch irgendwie gegenseitig Schimpfwörter an den Kopf und kommt nicht weiter. Und dann kann man sich's auch sparen. Ja, die Frage ist aber, was ist ein Dogma? Also verstehst du, ich bin an der Stelle auch mit diesem Privacy-Gedöns, bin ich auch ein bisschen immer auf, also mir geht da generell einfach diese Arroganz auf die Nerven. Und wenn ich, und irgendwie ist ein Dogma ja auch, wenn du einfach Verständnis für Menschen, die sich nicht mit der Thematik so sehr auseinandersetzen, forderst, das kannst du ja auch sagen, das ist eine dogmatische Haltung, aber das ist eine prinzipielle Haltung, die ich halt habe. Ja, ja, natürlich kannst du die über die, in der Sachdiskussion ist die natürlich manchmal nicht sonderlich hilfreich und vielleicht auch nicht sonderlich sinnvoll, aber das mache ich einfach so als Gegenargument zu dieser nervigen Arroganz, die mir da teilweise entgegenschlägt. Also das, weißt du? Ja, also, dann nenn das Arroganz, ja. Also das meine ich im Prinzip mit Dogma an der Stelle. Okay. Ja. Also man hat das einfach schon zu oft diskutiert und ist dann irgendwie, hat dann auch gar keine Lust mehr zu sagen, jetzt hier, jetzt erkläre ich dir, warum ich jetzt private Daten schützen will und öffentliche nutzen. Ja, also ja, schwierig. Ja, merkt man dann dieser ganzen Spacken und sonstigen Diskussionen auch, dass da irgendwie Diskussionsbedarf eigentlich da ist, aber irgendwie nicht mehr viel Raum, um wirklich noch zu diskutieren, glaube ich. Ja, es war doch viel Provokation da einfach oft am Start, ne? Also wo man einfach ja, so denkt. Wahrscheinlich also, dann auf Not gedrungen, einfach, weil sonst kein Raum entsteht. Aber ja. Das ist ja alles sowieso so merkwürdig. Ich weiß ja auch gar nicht genau, wo da eigentlich letztendlich diskutiert wird. Also über Twitter kann man nicht diskutieren, in Blogs schreibt jeder so vor sich hin und also das ist irgendwie, man kann das ja auch gar nicht so richtig festmachen, ob es da. Das machen die totgemachten Medien, ja. Die totgemachten Medien und so totgesagten Medien meine ich und diese seltsamen Konferenzen, die überall stattfinden. Ja, da ist sozusagen das, was am meisten einer der Diskussion ähnelt, passiert da. Das ist meine Ansicht. Da findet Diskussion statt. Die Frage ist halt, ob die Auswirkungen hat von da aus. Ja, also ja. Nö. Ja. Nö, also das ist gerade diese, also ein Podcast sind halt schön zu hören, wenn die so ein bisschen diskursiv sind und Panels, also ich empfinde Panels, ich habe jetzt neulich zum ersten Mal eins moderiert, habe es auch nicht besser machen können. Es ist einfach tatsächlich so, dass ein Panel total schwierig ist, die Leute dazu zu bringen, wirklich miteinander zu reden. Der Moderator stellt immer Fragen, macht sich möglicherweise eine Platte oder auch nicht. Und dann geben die meisten Panel-Teilnehmer, also wenn sie auf mehr als einem Panel waren, ja, also Panel-Teilnahme größer 1, dann geben die so Politiker-Antworten. Politiker-Antworten funktionieren ja so, die reden ja so 2, 3, 4 Sätze in einer Schleife, also irgendwas Nichtsagendes und überlegen währenddessen, was sie eigentlich sagen können. Und Panel-Teilnehmer machen das so, die reden auch diese 2, 3, 4 Sätze, die sich so grob auf die Antwort beziehen und dann reden sie das, was sie sowieso sagen. Genau. Also das wird immer nur zu den eigenen Talking Points übergeleitet. Genau. Ja. Und das ist total schade. Ja, also eigentlich wünscht man sich ja eine Diskussion, ne? Also wo man auch wirklich mitgezogen wird. Allein die Tatsache, dass die meistens auf eine Stunde angesetzt sind oder anderthalb, ist schon komplett sinnlos. Ich meine, du kannst doch nicht 5 Leute zusammensetzen und dann sagen, das ist ja auch dieses Phänomen dieser Fernseh-Talkshows über Politik, das ist alles komplett sinnlos. Ja, man ist danach nur entnervt, weil es von vornherein klar ist, dass bei diesem Konzept einfach nichts entstehen kann, was irgendeinen Wissensgewinn erzeugen kann oder irgendeinen Erkenntnisgewinn halt. Ja. Tatsächlich sagen muss, dass die Fernseh-Talkshows gegenüber so Konferenzpanels den Vorteil haben, dass sie tatsächlich die beste Ausgangssituation haben, weil sie durch den Einspieler sehr schnell eine sehr hohe Faktenlage schaffen können. Das, also was auf Konferenzen in Panels immer das Genick bricht, ist, dass die Moderatoren angehalten sind, das so zu machen, dass sie den Wissenslevel möglichst niedrig ansetzen, damit auch jeder mitkommt. Und dann brauchst du sozusagen irgendwie 4/5 von dem ganzen Ding, um die Leute auf den Stand zu ziehen, dass dann die eigentliche Diskussion anfangen kann. Das ist ja bei den meisten Panels so. Die sind zu Ende und da denkst du so, okay, jetzt könnte man einfach diskutieren. Stimmt, ja. Und im Fernsehen ginge das eigentlich. Wenn ein gut gemachter oder 2 gut gemachte 2,30er oder 3-Minuten-Beiträge, dann kannst du eine tierische Informationsdichte den Leuten von Latz ballern. Das musst du dir halt auch trauen. Das macht ja heute auch, machen nur wenig Leute. Und dann hättest du sozusagen innerhalb der ersten Viertelstunde einen tierischen, also nicht tierisch hoch, aber sozusagen einen Stand, der dann schon diskussionswürdig ist und nicht nur sozusagen informationsverbreitend. Aber das passiert halt auch zu wenig. Ja, also Potenzial wäre da, aber siehst du auch nicht so, dass das passieren würde, oder? Weil wenn ich mir so jetzt überlege, so bei Anke Will oder bei Hart oder Fair, wenn ich so mir da die Einspieler angucke, da wird jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Faktenwissen vermittelt. Nee, das ist halt zu sagen, also das ist halt, also tatsächlich gucke ich diese Sachen seit langem nicht mehr. Ich lese nur in meiner Timeline die Kommentare dazu und werde jedes Mal wieder darin bestätigt, dass es keine schlechte Idee ist, dass ich keinen Fernseher habe. Exakt. Und Und man muss, das kann man nur unter Unterhaltungsaspekten genau angucken. Also das ist halt Muppet Show irgendwie. Ja. Ich guck das dann halt im Internet, wenn sich irgendwie genug Leute in meiner Timeline drüber aufregen. Ja, genau. Wenn man den Eindruck hat, dass es wirklich zum Aufregen ist oder zum Kaputtlachen, dann schalte ich irgendwann ein, ne? So, das ist so dieses anhand der Kommentare. Ja. Genau. Naja. Ja, das ist tragisch. Ich meine, aber so aus so Konferenzen denke ich mir, bei manchen Themen, die dann wirklich Potenzial haben oder dann auch zum Kernthema der Konferenz vielleicht irgendwie gehören, dann könnte man ja auch einfach mal sagen, wir machen das Ganze jetzt länger als eine Stunde. Ja, also man könnte einfach sagen, man macht es 2-3 Stunden. Also warum eigentlich nicht? Also selbst im Fernsehen hat man früher solche, die von mir oft genannten Elefantenrunden dann 3-4 Stunden lang gemacht. Ja, und dann hat halt auch jemand mal Zeit zu reden und dann kam es nicht nur zur Vorstellung der Einzelnen und dann war Schluss, sondern... Das funktioniert aber auch nicht. Das Schlimme ist, ich habe mal eine Zeit lang für die Deutsche Welle den Presseclub geschnitten. Das ist so eine ARD-Sonntagsveranstaltung. Ja. Und die Deutsche Welle hat ein sehr starres Sendekonzept. Ich muss mal lügen jetzt. Also ich glaube, 3/4 Stunde. Und das Ding ging irgendwie so 1 Stunde oder 1:10. Mhm. Und es hat immer geklappt. Es hat immer geklappt. Was hat immer geklappt? Dass das du das dass du runterschneidest, ohne dass da was fehlt. Mhm. Und von daher sagen, also eine Länge ist tatsächlich nicht ausschlaggebend. Das ist eine Frage der Ansprechhaltung. Naja, aber die Frage ändert ist sich doch alles dadurch. Also wenn es von vornherein auf eine längere Konzept aus. Nein, eben nicht. Sondern das verändert sich dadurch, dass du als Sender, der das Ding veranstaltet, dem Hörer mehr zutraust. Solange du den Hörer, also solange du so eine Veranstaltung machst für ein Publikum, und sagst sozusagen, wir müssen es für die breite Masse machen, jeder muss mitkommen, dann hast du verloren. Dann ist es egal, ob es 1 Stunde oder 2 lang ist. Hm. Du musst sagen, wir erlauben unseren Gästen und wir wollen das, dass die sich am Grad ihres eigenen Verständnisses lachen. Ja. Das ist eine intellektuelle Herausforderung für dich. Ja, meine Idee war halt, dass sie sich da hinhangeln dann in der längeren Zeit. Also das war so. Da sind wir im Prinzip dann wieder bei einem Ausgangspunkt. Google das doch einfach. Ja. Also. Man könnte ja schon erwarten, dass heutzutage einfach man irgendwo von einem Wissensstand ausgeht, der googelbar ist und von da aus dann diskutiert. Ja, oder wenn es einfach nur der Tagesschau-Wissensstand ist. Weißt du, du hast die Tagesschau um 20:15, dann kommt irgendwann später um 21:45, kommt Anne Will und sie erklärt dasselbe nochmal, was vorher einfach in den normalen Nachrichten passiert ist. Das kann man ja voraussetzen. Ja, einfach sagen, ja, so halt. Was ist hier los? Ich muss mal wieder die ganzen Ablenkungssachen ausschalten. So. Oh Gott. Klick, piep, piep, piep, klick, klick. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, ich wollte mal ein bisschen das ursprüngliche Flair der Brummschleife wieder. Das ist mir sowieso alles viel zu professionell gerade hier. Was? Ja, hat auf Anhieb funktioniert und keiner musste irgendwie Audiotests machen. Ja, apropos. Nein, ist alles gut. Klingt alles super. Ist es sicher? Ist der Kompressor auch an? Ich glaube, der Markus ist ein bisschen verzerrt am oberen Rand. Ja, lässt mich in die Fressen schießen alle miteinander, nicht wahr? Ja, aber hier, Markus, du hast mich vorhin gefragt, nicht, dass wir das jetzt unbedingt gleich zum Einsatz bringen wollen, aber wir haben jetzt auch einen Skype-Account für die Brummschleife, aber mit dem Brummschleifen wir doch gerade gar nicht, oder? Nee. Wie soll das denn funktionieren? Naja, ich habe ja ein zweites Gerät im Prinzip. Also im Prinzip habe ich hier zwei Skype-Instanzen auf und wenn mich auf den zweiten jemand anruft, kann ich ihn zu uns reinschalten sozusagen. Ah, also um es nochmal zu erklären, Markus fragte mich, ob wir einen Brummschleifen Skype-Account haben. Den haben wir. Ich weiß zwar nicht genau, warum du das gefragt hast. Du hattest irgendwie die Idee, dass man auch mal Hörer mit reinholt, ne? Ja, irgendeinem Punkt dachte ich, es könnte relevant sein, Leute zu befragen, die da draußen sind. Ich habe mich aber jetzt gerade wieder völlig entfallen, welcher das war. Okay. Ja, wir wollten ja immer so ein bisschen rumexperimentieren. Also man kann ja einfach, man muss ja jetzt nicht anrufen, aber man kann ja schon mal den Skype-Account wissen, ne? Brummschleife unterstrich live. So. Weil Brummschleife selbst gab es nicht. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie viel Ablenkung ich jetzt hier gleich bekomme. Was ich gerne noch erzählen würde, ist die Geschichte, wie ich selber zum ersten Mal ein kleines bisschen zum Hacker geworden bin. Das war so süß. Ups, jetzt geht's los. Ja, erzähl doch mal. Und zwar hatten die, also ich bin ja bei Fritz als Hausnerd immer so für so Dinge zuständig. Ja? Und bin ja aber selber jetzt nicht irgendwie weder Coder noch Hacker noch irgendwas. Und die haben heute so ein Themending gehabt, da ging es um digitale Eifersucht, ja, also irgendwie Leute, die ihre Freundinnen, Freunde, Ex-Freundinnen, Freunde im Netz dann halt so stalken, also im Sinne von hinterher schnüffeln, immer so, ah, wer ist denn das da, mit dem du da schreibst? Und dann, das wollten die halt irgendwie mal live ausprobieren und haben dann gefragt, ob ich das nicht machen könnte. Also der Moderator, Carsten Rochow, war quasi, ne, wir haben uns dann getrennt on air, da hatte ich halt eine Stunde Zeit, irgendwie ihm irgendwie hinterher zu schnüffeln. Und da habe ich natürlich einfach Feiersheep ausprobiert. Und fand das irgendwie, also total beeindruckend. Deswegen ist jetzt im halben Jahr draußen, ich habe es noch nie selber ausprobiert. Und fand das schon beeindruckend. Also du bist halt im selben Netzwerk unterwegs und dann macht der andere seinen Rechner auf und sofort macht es bei dir so pling pling und du hast irgendwie seinen Tumblr-Account und seinen Amazon-Account. Und dachtest du, okay, so einfach ist das also. Und ich glaube, das machen sich viele Leute gar nicht klar und viel mehr Leute sollten das ausprobieren. Ja, das war halt mal so eine Sau, die wurde ja getrieben und jetzt ist es irgendwie wieder so. Genau. Dann haben doch irgendwie alle angefangen, alle Social Networks da ihr HTTPS, ne, so zu machen und so. Und dann angeblich soll es ja dann irgendwie toller sein oder so. Oder also nee, das ist richtig. Also Amazon, bei Amazon ist es so, sobald du irgendwie accountrelevante Dinge machen willst, musst du nochmal das Passwort eingeben. Ja. Ich glaube aber, eine Bestellung kannst du auslösen. Aber bei Tumblr zum Beispiel, das ist völlig offen. Ja. Also ich meine, Twitter und Facebook haben halt irgendwie zumindest teilweise auf HTTPS umgestellt. Genau. Das funktioniert doch so semi-gut, aber das eigentliche Problem ist halt, dass du den Leuten vermitteln musst, so wenn du da ein unverschlüsseltes Wi-Fi hast, wo du reingehst, dann sind deine Daten halt mitlesbar und jetzt halt auch ganz einfach für 0815 Benutzer mit Feiersheep. Ja. Ja. Und das ist so, also ich glaube, das sollten einfach alle mal ausprobieren, weil dieser Moment, wo das Klick macht, der kommt erst wirklich, wenn du das Ding an hast. Und dann, das ist halt wie irgendwie, dann lädt jemand einen neuen Postcard runter. Das ist halt wirklich total einfach. Total wieso, was passiert denn? Du hast dann Firefox ein Plugin und genau, wie benutzt du das? Du hast so eine Sidebar, ja, die geht halt auf. Mhm. Und da steht oben ein Knopf und da steht Start Capturing, gibst du da an. Und dann, keine Ahnung, dann fängt er halt irgendwie an, das Netzwerkinterface abzugreifen, das du ihm gesagt hast. Im Zweifelsfall ist das halt das WLAN-Interface und das ist auch Standardeinstellung. Also in den meisten Anwendungsszenarien installierst du das Ding, drückst auf Start Capturing und dann geht's los. Genau. Was dann einfach passiert ist, wenn der in dem WLAN irgendwo so eine Account-Identifizierung rumfliegen sieht, dann wird dir das in dieser Sidebar als Clickable Button mit Icon angezeigt. Du hast dann so einen kleinen Icon für den Dienst, den Login-Namen von dem Typen. Inklusive Passwort. Nee. Also es sind halt die Cookies, die so durch die Gegend fliegen, so, mit denen du dich authentifiziert hast. Mhm. Und du kannst halt so diese Session dann hijacken. Übernehmen. Quasi. Ah, okay. Genau. Mhm. Du weißt nicht, das Passwort. Und du klickst dann da drauf und kommst dann unter seinem Namen in Facebook beispielsweise. Du klickst drauf und dann öffnet sich in dem Browserfenster neben der Sidebar halt die entsprechende Seite und du bist halt als der Typ eingeloggt. Krass, ja. Es ist so einfach. Mhm. Ja. Und das ist halt unheimlich. Ja, aber der Witz an der Geschichte ist, das ist ja nichts Neues. Ja? Genau, also das geht ja schon seit Jahren. Ja. Ja? Das ist halt neu, dass es so einfach ist, dass man nur noch einmal klicken muss. Ja? Und dass man nicht irgendwie Wireshark installieren muss. Genau, also people in the know wissen schon seit Jahren, wie das geht. Und jetzt hat sich einfach einer mal hingesetzt, hat sich Gedanken gemacht und hat es so gesagt. Okay, und jetzt nochmal für die Doofen. Wie kann man sich da schützen? Das wurde sicher auch schon tausendmal erzählt. Aber einfach immer verschlüsselt surfen. Das ist total... So simpel ist es. Einfach immer HTTPS vorne stehen haben und gucken, dass das Zertifikat stimmt. Naja, ganz so einfach ist es halt leider auch nicht, weil wenn du dann auf eine Seite gehst, die da ein bisschen querschießt, dann lädt die über Ajax irgendwie von HTTP nach und dann hast du halt auch wieder das am Fuß. Ja? Also es ist total schwierig, sich dafür wirklich effektiv zu schützen. Das Einzige, was man halt so zum Beispiel Veranstaltern von Konferenzen sagen kann, ist, es ist eine ganz dumme Idee, euer WLAN nicht zu verschlüsseln, macht da WPA drauf und dann ist es gut. Ja, und was man halt zu den Endnutzern sagen kann, ist, also dann ist es gut, wenn man in einem WPA-Netzwerk ist es gut. Also jein. Also okay, da muss Mappe gleich mal sagen, ob das Internet da wieder Unsinn erzählt hat. Aber was ich gelesen habe, ist, also grundsätzlich schützt es davor, weil WPA wohl sozusagen jede einzelne Verbindung nochmal verschlüsselt, also zwischen dem Router und dem jeweiligen Computer. Aber es gibt eine Möglichkeit, das wiederum mitzubelauschen, indem du einmal einen Disconnect auslöst zwischen dem Rechner, an den du ran willst, und dem Router. Und dann kannst du das quasi auch wieder irgendwie mit errechnen. Ja, dann kannst du natürlich dann wieder eine Man-in-the-Middle-Attack fahren und dann... Ja. Ja, also Daten sind im Zweifel halt nicht sicher. Ja. Man kann sich dann VPN halt noch schießen, genau, halt und dann ist man wieder ein bisschen sicherer. Ja, bis dann wieder, ja, also. Dann bist du halt von dieser Fireship-Attacke eben an dem Ort, wo du bist, in dem WLAN halt auf jeden Fall raus. Ja. Das geht über ein VPN. Aber an sich wäre halt das Bewusstsein, dass es zu vermitteln gelte, eigentlich eher das, dass es nur eine Frage des Aufwands ist, wenn ich deine Daten mitlesen will, und dass man dann ein bisschen Aufwand betreiben muss, wenn man nicht will, dass Daten ganz einfach mitgelesen werden. Ja. Das, im Prinzip ist das wie Wohnungssicherheit. Du kannst nicht verhindern, dass jemand einbricht, aber du kannst das halt sozusagen dem Einbrecher schwerer machen. Ja. Mhm. So, wenn du halt irgendwie zwei Schlösser und so eine Metallsicherung hinter der Wohnungstür hast, dann muss der Typ halt mit einem Autoheber und einem Holzbalken ankommen, bevor er da reinkommt, und es macht auch richtig Krach. Es geht halt immer noch, aber es ist halt viel schwerer. Habt ihr eigentlich schon mal eure Wohnung abgesichert gegen Einbruch in irgendeiner Form? Also irgendwas getan. Ja, weil da fängt nämlich jeder gleich an zu lachen, weil ich habe darüber nämlich nachdenken müssen, als ich hier in meine Wohnung gezogen. Ich lache, weil wir jetzt öffentlich darüber diskutieren. Ja, und so sicher gegen Einbruchs. Ach ja, gut, also. Ja, ich bin jetzt mal nicht so paranoid. Es ist mir jetzt wurscht. Auf jeden Fall. Ja, lass dich kurz mal die Hörerzahlen klicken, wenn du das tust. Nee, aber das ist so. Ich muss ja nicht genau verraten, wenn es jetzt. Naja, ist ja egal. Auf jeden Fall bin ich hier eingezogen vor einem Jahr ungefähr. Und da wurde mir von der Nachbarin erzählt. Ich wohne ja hier in Berlin in Kreuzberg, und da ist in der Nähe ein Park Hasenheide. Und das ist ja so ein Drogenpark, so ein bisschen. Jedenfalls hat er so dieses Image, ja, ein bisschen. So, und ich wohne so im, ist nicht Erdgeschoss, so ein bisschen drüber. Und das Erste, was mir meine neue Nachbarin erzählte, und diese war jetzt nicht irgendwie so eine paranoide Frau, sie wirkte jetzt nicht, als wäre sie sowieso total wahnsinnig und angsterfüllt, dass hier irgendwie im letzten Jahr dreimal eingebrochen wurde in meiner Wohnung. Ach du Scheiße. Und das war halt schon, und dann fing sie halt an so von wegen, hier Beschaffungskriminalität und bla bla, und das ist ja so fast Erdgeschoss, und ich habe halt auch so, ich meine, das haben sowieso ganz viele, müsste man darauf achten, also das sieht man gerade bei Altbauten, an den Türen siehst du halt immer so auf Höhe der Schlösser dann halt oft so, weiß nicht, irgendwelche Kratzspuren oder irgend sowas, ja, es kann natürlich alles vom Schlüsseldienst sein, aber das bezweifle ich mal. Und bei mir ist es halt auch ganz extrem, und bei ihr auch. Und die hat dann wirklich erzählt, dass irgendwie mal tagsüber oder mitten in der Nacht dann halt öfter einfach da Leute reingestiegen sind. Ja, und da habe ich mir so gedacht, ich fand es bisher immer total albern, mir darüber Gedanken zu machen. Das ist ja immer so, bis einem das mal dann passiert. Das ist ja beim Computern auch so. Ja, ja. Und dann habe ich dann halt echt mal so überlegt, was man machen kann, weil das ist halt auch so eine alte Tür, ja, dann ist da zwar nochmal so ein zweites Schloss dran, aber letzten Endes macht die so einen Eindruck, dass wenn du mal dagegen springst, dass dann halt auch, dass dann auch mal drin bist. Ja, und dann habe ich da mal so ein bisschen drüber nachgedacht und bin dann auch mal in den Konrad gegangen, weil das ja eh so ein unfassbarer Laden ist. Also das sind ja diese, was da für Menschen sich drin aufhalten und was man da kaufen kann. Das ist wirklich unfassbar, besonders wenn du so in die Sicherheitsabteilung gehst. Also Überwachungsgeräte und so. Naja, ich auf jeden Fall, habt ihr darüber schon mal in irgendeiner Form nachgedacht? Habt ihr schon mal ein zweites Schloss? Über eine Wohnungstür sicher, also ich habe mal mit einem Chaosradio gemacht über, wie hatten die das genannt, irgendwie Hardware-Intrusionssicherheit, irgendwie so einen abgefreakten Namen. Natürlich, ja. Also das Sicherste ist, du machst dir so eine Verstärkung hinter die Tür. Dass das Türblatt quasi durch so eine Metallplatte hinten geschützt ist. Und machst dann so ein, es gibt so Schlösser, die sagen, die riegeln nochmal rein und haben dann oben und unten, haben so eine Stange, die geht halt über die ganze Tür. Ja. Und diese greifen dann oben und unten nochmal über so eingelassene Metallplatten. In die Tür ist die Metallplatte eingelassen. Nee, oder? In den Rahmen. Ach so. Genau, die Tür selber hat zwar hinten noch so eine Verstärkung, damit du die Kassetten nicht raustreten kannst, was die gerade in Altbauten halt drin sind, völlig leicht rauszumachen sind. Und dann hast du halt diese Stange, die einmal über die Türbreite geht und dann sagen, im Fußboden ist noch so ein Loch eingelassen und oben halt im Türrahmen auch. Und da greift diese Stange rein, wenn du zuschließt. Und das ist sozusagen, und dann brauchst du dann natürlich, dass die, jetzt, wie heißt die Winkel, wo die Tür dranhängt, die Scharniere, die müssen halt irgendwie ordentlich fest sein. Und dann geht es eigentlich. Übrigens, Haupteinbruchszeit habe ich auch in der Sendung gelernt, ist 14 Uhr. Ja. Also nichts irgendwie mit nachts Angst vorm Einbrecher oder so, sondern die gehen halt irgendwie auf Arbeit. Nachts ist es eh Quatsch, weil nachts sind die meisten einfach zu Hause. Das ist irgendwie doof, einzubrechen irgendwie. Also höchstens, du bist halt so skrupellos, dass du gleich einem was über die rüberziehen willst noch, aber das ist ja auch eher laut. So. Oder ihm ins Gesicht pupst. Ja, das ist auch toll, ja. Nee, aber ich habe mir nur überlegt, ich meine, es gibt ja auch so einfach Geräte, die dann Lärm machen. Ja? Also du kannst ja irgendeine kurz, also halt, nennt sich dann Alarmanlage oder so in billiger Form. Ja, irgendwie Plastikdinger, da gibt es ja dann so Teile, die so mit einem Magnet ist am Türrahmen und der andere an der Tür. Und wenn die sich ja halt trennen, dann hast du 5 Sekunden Zeit, da irgendeine Nummer einzugeben. Ansonsten macht das Ding halt irgendwie 100 Dezibel oder sowas. Und, ja, aber wenn du 5 Sekunden Zeit hast und die richtigen Leute am Start sind, dann... Du meinst, die machen aufgucken, ob da was ist, und dann hast du gleich eine Eisenstange und haust das Ding platt. Aber das macht ja auch alles Krach. Ja, ich weiß nicht, ich dachte nur, vielleicht hättet ihr ja irgendwelche. Also ich würde sagen, eher auf die passive Sicherheit, die Verstärkung des Einbruchskanals setzen, als auf irgendwie so Krachmachdinger. Ja, ich meine. Ist halt teurer. Gerade im Erdgeschoss hast du dann halt auch noch die Fenster, die ein potenzielles Problem sind. Ja, das war jetzt bei mir direkt eher nicht so ein Problem, aber. Also aus Gründen. keine Ahnung. Ich hatte irgendwie, das ist halt auch so im Zuge dieser ganzen Backup-Diskussion, wo ich neulich drüber nachgedacht habe, wo halt dann auch mal einfach alle Festplatten mitgenommen werden könnten und dann hat man halt auch kein Backup mehr. Yep. Ich habe mir auch so gedacht, so, das wäre irgendwie alles ein bisschen scheiße, wenn hier einfach jemand reinlatscht. Dagegen bin ich irgendwie so gar nicht wirklich. Ja, Offsite-Backup, ganz wichtig. Ja, aber was heißt das? Wie machst du das? Also ich hatte euch ja auch mal so mitten der Nacht im Delirium eine Frage geschickt zu einem Podcast dazu. Und ich weiß gar nicht, ob ich die so sinnvoll gestellt habe. Ich weiß auch gar nicht, ob ich die Antwort schon gehört habe. Ich glaube, ich habe irgendwie gefragt, also es gibt ja so Online-Backup, ne? Und dann hatte ich gefragt, mit dieser Verschlüsselung, ob man da trauen kann. Aber das ist ja jetzt erstmal eine andere Frage so, ja. Aber macht ihr sowas? Also so Online-Backup oder hast du eine Festplatte, Martin, die du irgendwo ins Bankschließfach schleppst? Oder? Also ich ersynke halt so auf einen anderen Rechner, der woanders steht, internettechnisch. Mhm. Aber diese, wie heißen sie? Ich habe vergessen, wie sie heißen. Crashplan zum Beispiel. Ja. Das funktioniert auch. Ja, das mache ich auch. Aber irgendwie man hat wieder jemanden Vertrauen mit seinen Daten. Genau. Aber was für ein Ding? Crashplan heißt es. Das ist so, da kannst du im Prinzip, ja, du hast irgendwie unendlich Platz eigentlich, ne? Oder soweit ich das verstehe. Auch. Genau. Und du kannst halt einfach alles hochladen und das ist angeblich, wird das bei dir auf der Platte schon verschlüsselt. Also du bist so ein Client, wird installiert, dann verschlüsselt es deine Daten. Du kannst halt auswählen, was ist, also im Prinzip wie eine riesen Dropbox, nur dass es bei dir verschlüsselt wird und ständig aktualisiert. Also irgendwie so ein Time Machine übers Netz sozusagen. Und kostet? Oh Gott, was kostet das nochmal? Das ist, also ich glaube so, was kostet das? Martin, weißt du das gerade? Was kostet was? 50er im Jahr oder so? Kann das ja mal googeln, ja, irgendwie sowas um den Dreh. Irgendwie so das dauert natürlich mittlerer, also zweistelliger Betrag. Und das erste Backup dauert natürlich irgendwie so 3 Wochen, wenn du jetzt wirklich, also kommt auch natürlich auch an, wie viel du da hochschicken willst, aber wenn du jetzt wirklich mal so ein komplettes Backup da machen willst, dann dauert das natürlich entsprechend das erste Mal. Also dann lädt es natürlich die ganze Zeit im Hintergrund runter. Aber ich habe zumindest nichts von irgendwelchen Performance-Einbrüchen gemerkt. Also auch dadurch, dass er, wenn er hier irgendwie verschlüsselt oder so, dass mein Rechner dann irgendwie rumlüften würde oder irgendwas, habe ich irgendwie nicht gemerkt. Also die Software scheint sozusagen für umsonst zu sein. Und wenn du, dann kannst du selber halt sozusagen bei anderen Leuten. Genau, ja, du kannst es auch bei anderen machen, genau. Du kannst es aber bei denen zentral auch hinterlegen und halt bei dir verschlüsselt, also verschlüsselt automatisch bei dir und lädt es dann zu denen hoch. Ja, aber das ist natürlich viel billiger und ich vertraue natürlich viel eher. Ich stelle sozusagen irgendwie bei einem Freund, der noch eine dicke Leitung hat, so eine kleine NAS hin und verschlüssel darauf. Klar, also, backuppe darauf. Brauchst halt einen Freund mit einem NAS, sozusagen. Können wir ja machen, Markus. Nee, wieso? Nee, du kaufst NAS selber und stellst das bei einem Freund hin. Ach, ja, klar. Das ist schon klar. Also, ja. Du brauchst halt einen Freund, wo du das hinstellen kannst und der eine dicke Leitung hat und der irgendwie auch viel, viel online ist und so. Naja, always online, oder? Ja, ich weiß eben nicht. Nicht jeder hat so viele Freunde, die always online sind. Hm? Ja, aber dann, du musst ja nicht always online sein, sondern nur dein Internet. Ja, aber erzähl das mal irgendeinem normalen Anwender. Ich glaube, du musst einfach immer nur deinen Rechner anhaben, musst immer nur online sein. Verständnisproblem, NAS? Nein, okay, stimmt, musst nicht immer einen Rechner anhaben. Ist gut, ja, okay. Aber musst so ein NAS ist ja auch ein Rechner. Ja. Ja, genau, aber du musst nicht deinen Rechner. Also, diese Hacker-Geschichte, die ging ja noch weiter. Das Schöne ist nämlich, ich dachte schon, dass FireSheep quasi nicht das irgendwie reißen wird, weil ich schon irgendwie im Ohr hatte, dass Facebook da Dinge umgestellt hat. Und habe dann da war ich wirklich, das klingt total albern, aber ich war wirklich aufgeregt, als ich das probiert habe, weil ich sowas noch nie gemacht habe. Ich habe mir das Blog von dem Typen durchgelesen. Und der war letzten Sommer in Amerika unterwegs und dachte so, du musst eine Möglichkeit finden, ob er in seinem Blog von irgendwas berichtet, wo du dir eine Personality klauen kannst, um auf sein Facebook-Profil zu kommen. Also das Ziel, sagen die Aufgabe heute, war rauszufinden, was auf seinem Profil geht. Und er schützt es vor fremden Einblicken und er hat mich selber entfreundet. Ja, wie man das halt bei einer Ex-Freundin tun würde. Und da habe ich tatsächlich einen Blog-Eintrag gefunden über einen, wo der irgendwie mit einem Kumpel zusammen in New York unterwegs war. Und der Kumpel hat sich in den Kopf gesetzt, er möchte unbedingt ein Ticket bekommen von der New Yorker Polizei. Da haben sie gedacht, na, das machen wir am besten so, dass wir irgendwie mit Alkohol auf der Straße rumlaufen. Sind dann auch tatsächlich dann irgendwie aufgegriffen worden und an so einen Typen übergeben worden, Officer Mejia, und darüber hat er diesen Blogpost geschrieben, da war auch ein Foto davon drin. Da habe ich halt tatsächlich mir so einen Facebook-Account geklickt und habe mich Esteban Mejia genannt und habe mich irgendwie dann New York und habe mir noch bei MySpace irgendwie ein Foto eines biertrinkenden Spaniers, der halt so ähnlich sah, rausgesucht und habe auf Facebook dann noch so ein paar Likes geklickt und musste vor allem, ich wusste gar nicht, dass das geht, das machen die anscheinend nur bei Amis, wenn du dich da anmeldest, musst du entweder eine Handynummer angeben und wenn du das nicht willst, musst du eine Kopie von irgendeiner ID hochladen. Und da musste ich mir also irgendwie noch extra eine Mobilnummer klicken, um diesen Account zu bestätigen, weil ich so, also das ist so, du kommst sonst nicht rein, wirklich. Ja. Die lassen dich sonst wirklich außen vor hängen. Und da habe ich ihm halt eine Nachricht geschrieben, im Sinne von so, hey, bist du nicht der Typ hier, ich bin normalerweise nicht bei Facebook, deswegen habe ich keine weiteren Freunde. irgendwie, ich will jetzt auch nach Deutschland kommen und wollte fragen, ob du mir nicht mal irgendwie ein paar leckere Biersorten empfehlen kannst. Und dann hat er mir halt zurückgeschrieben und hat halt meine Freundschaftsanfrage angenommen. Und hat irgendwie allen seinen Freunden gesagt, ey krass, der Polizist irgendwie, den ich da irgendwie letzten Sommer getroffen habe, der hat mich gerade auf Facebook angeschrieben. Krasse Scheiße eigentlich. Und das habe ich dem heute on air erzählt. Also sagen, das war vorher nicht abgesprochen. Mhm. Und der ist richtig vom Stuhl gefallen. Tja. Ja. Und das finde ich man halt auch nicht, dass man so genau, social engineered wird. Genau, das finde ich ja so krass, wie einfach das ist. Das ist Hammer. Das wird einem erst klar, wenn man es halt probiert hat. Mhm. Ja. Ich meine, am Telefon geht es ja potenziell noch viel einfacher, weil man da den Menschen noch viel einfacher überrumpeln kann. Da rechnet ja auch keiner mit, dass irgendwie angerufen wird und dann im falschen Prätext und dann irgendwie Informationen extrahiert wird von ihm. Ja, also das fand ich ja, also das könnte ich zum Beispiel, glaube ich, nicht. Ja, das muss man können. Genau. Aber wenn man das kann, dann ist es, glaube ich, sehr effektiv. Ja, auf jeden Fall. Also dann kommst du, glaube ich, richtig weit, wenn du es drauf anlegst. Mhm. Information extrahieren ist auch schön. Ja. Ja, das war auf jeden Fall sehr aufregend und sehr lehrreich. Was du so alles machst, Markus, ehrlich. Ich werde dafür bezahlt, das ist großartig. Das ist irgendwie auch. Das ist in der Tat nicht schlecht. Unfassbar. Mhm. Ja. Und macht großen Spaß. Also probiert das mit euren Freunden auch mal aus. Mach ich. Packt eure Freunde. Sag mal, Martin, du warst ja in Amerika, ne? Ich frage dich jetzt nicht zu Apple. Hast du noch irgendwas Tolles erlebt? Ich meine, ich habe eure Flüge waren scheiße, ne? Hast du was mitgebracht? Ja, genau. Hast du eigentlich was mitgebracht? Ich habe. Hast du der Brummschleifen was mitgebracht? Podcasts habe ich mitgebracht, aber nicht der Brummschleifen speziell. Wir waren dieses Jahr relativ kurz nur. Wir sind wir wollten am Sonntag ankommen noch. Und dann hatten wir so ein bisschen Pech in Sachen verspätete Flüge und dann hat irgendwie der Ersatzflug hat dann auch nochmal Verspätung gehabt und dann sind wir halt so angekommen, dass wir irgendwie um 4 Uhr morgens in San Francisco waren. Wohlgemerkt 4 Uhr morgens Montag, wo dann irgendwie die Keynote um 10 angefangen hat. Und wenn man sich um 4 anstellt, dann geht die Schlange auch schon 2 Blocks irgendwie um die Häuser. Mhm. Deswegen haben wir uns dann quasi direkt vom Flugzeug aus dann angestellt. Oh Gott. Ja. Und dann habt ihr noch den ganzen Konferenztag mitgenommen, oder? Ja, der Montag ist relativ kurz dann. Da ist immer nur so State of the Union und Kick-Off heißt das dann neuerdings, wo also grundsätzlich die neuen Sachen mal so angerissen werden. Okay, also noch keine großen Workshops oder irgendwas passiert da? Da sind dann noch nicht die detaillierten Sessions, wo eben es wirklich um einzelne Themen geht, sondern es ist nur so grundsätzlich eine Vorstellung von, was ist jetzt neu und was könnt ihr euch dann im Laufe der Woche angucken. Mhm. Wie ist denn da eigentlich so das Geschlechterverhältnis auf der WWDC? Oh, ich würde mal so sagen, 90, den Daumen 10? Irgendwo zwischen 5 und 10% Frauen. Ja, krass. So mehr oder weniger typische Nerd-Verhältnisse. Ja, hätte mich jetzt mal interessiert, also gerade mit dem ganzen iOS-Gedöns, ob das da vielleicht sich nochmal ein bisschen verändert hat oder? Nee, das ist eigentlich eine relativ konstante. Also da hat iOS wenig dran geändert. Aber ihr habt den Stief wieder gesehen. Den Stief kurz gesehen, ja. War ja nicht lang da. Da hat er irgendwie nur kurz gesagt Hallo und jetzt kommt irgendwie Phil und Scott und wer nicht alles. Ja. Und zum Schluss hat er noch ein bisschen über iCloud erzählt und dann war er, also der ist ja auch immer nur während der Kino da, der ist ja während der Konferenz dann auch nicht da. Ja. War er auch noch nie. Mhm. Also die Konferenz hat sich gelohnt wie immer eigentlich. Weil, ja, man kann halt direkt mit den Leuten reden, die diesen Unsinn verbrechen und kann die mal fragen, was der Schmarrn eigentlich soll und dann sagen die meistens ja, oh, da haben wir gar nicht dran gedacht und halt doch mal einen Bug. Und ja. So ist also es ist dann. Es auch viel, ja genau, ich wollte gerade fragen, also es ist auch viel, dass die eigentlich viel die Ohren offen haben, so, also was ihr als erfahrene Entwickler eben so auszusetzen habt oder ist das eher so ein... Ja, es ist halt so die einzige Möglichkeit, die du als Entwickler mal hast, irgendwie wirklich mit den Leuten zu sprechen, die APIs und andere Schnittstellen da programmiert haben und die Frameworks programmiert haben und mal zu fragen, ob du das jetzt richtig machst und warum das jetzt nicht funktioniert und halt direkt mit jemandem, der im Zweifelsfall halt die meiste Ahnung auf der Welt hat von dem Ding, irgendwie mal so Feedback zu bekommen. Ja, das ist für mich auch das Wertvollste an dem Ding, weil so die Sessions kann man sich ja mittlerweile ein paar Wochen dann als Video dann auch reinziehen, aber so wirklich vor Ort sein und mit den Leuten reden, die diesen Schwachsinn manchmal verbrechen, das ist wichtig. Hast du schon mal so richtig geschimpft? Oder wird da viel geschimpft? Ja, nein, also man ist dann schon zivilisiert. Ja. Also es ist ja nicht alles so schlimm, dass man irgendwie dann sich in die Google gehen müsste. Ja. Aber es wird dann schon auch bisschen wissend gelächelt von allen Seiten. Das geht besser. Ja. Ja, man, es ist ja eigentlich so eine Todsünde, da habe ich so das Gefühl, über Herrn Jobsons Gesundheitszustand zu spekulieren, ne? Also macht man, ist ja auch irgendwie so ein bisschen blöd. Aber wollte trotzdem nur mal anmerken, dass zumindest Video ist man ja manchmal dann auch einfach irgendwie doch näher dran, als wenn man da sitzt, ne? Also für die kleinen Gesten und so. Also ich weiß nicht, wenn man das über Jahre einfach immer verfolgt und alles, dann finde ich das mittlerweile schon manchmal ein bisschen. Also ich bin dann schon manchmal ein bisschen betroffen, wenn ich den so sehe, muss ich sagen. Also das ist, also mich nervt das dann auch, wenn dann so... Also ich verstehe die Diskussion und ich verstehe auch jetzt gerade dein Zögern dahingehend. Ja. Ich denke, was man halt immer bedenken sollte, ist, dass es jetzt gar nicht so sehr irgendwie ein Spiegelbild von wie es ihm gerade geht, sondern das ist einfach so eine Folge von der Operation, die er halt hinter sich hat. Ja. Er hat ja mehr oder weniger seine ganzen Innereien neu verdrahten lassen müssen. Ja. Und das hat halt zur Folge, dass man solche Schwankungen im Erscheinungsbild und in der Präsenz halt dann hat. Ja. Ja, also ich denke nicht, dass man daraus jetzt irgendwie kurzfristig irgendwelche Schlüsse ziehen muss. Jetzt ist es schlimmer geworden. Das finde ich auch albern. So. Ja, klar. Nee. Aber man kann sich ja nicht erwehren, dass man irgendwie einen bestimmten Eindruck bekommt. Ja. Und wenn man zum Beispiel, also ich habe in dem Zug mir auch nochmal die krasse Keynote, wo sie dann das iPhone dann vorgestellt haben, nochmal angesehen. Also nur mal so ein bisschen und das ist irgendwie schon, also auch mir kommt da einfach so gealtert auch so massiv vor, weißt du, also so er ist einfach ein anderer Mensch einfach. Ja, auch geworden. Ja, extrem. Aber das macht halt so eine Operation mit dir. Das ist echt, finde ich schon, also ich finde das fand ich immer schon sehr beeindruckend irgendwie dann. Also diesmal fand ich ihn fast so ein bisschen dattrig schon, ja. So, ja, nicht. Dattrig ist glaube ich das falsche Wort. Ja, also, aber wie alt ist denn der? Der ist ja nicht so alt. 50, also. Ja, das ist natürlich schon eine heftige Sache, die er da gehabt hat. Oder hat, oder was auch immer. Naja. Hat mich auf jeden Fall schon in irgendeiner Form, ich weiß nicht, wenn man so lange immer so einem Menschen dann so folgt und sich dann da ja auch irgendwie mit beschäftigt so viel, dann ist man da schon mal berührt, finde ich, in irgendeiner Form. Also, ja, kann ich nachvollziehen. Ja, geht mir ähnlich. Aber ich muss sagen, so, ich freue mich dann auch immer, wenn ich sehe, es geht ihm noch so gut, dass er noch seine Arbeit machen kann. Ja. Also, und ja, klar, es hat ihn mitgenommen und sowas hinterlässt Spuren. Aber solange er noch meint, er muss da jetzt irgendwie bei Apple rumturnen und irgendwie ein neues Headquarter bauen, jetzt irgendwie für 12.000 Leute. Dann kannst du nicht so schlimm sein auch, ne? Dann ist es zumindest nicht so schlimm, dass er nicht mehr arbeiten kann. Und das ist, glaube ich, auch für den Menschen irgendwie mit das Wichtigste, glaube ich. Ja. Naja. Oh, aber ich kann mir auch, wir machen ja echt so ein bisschen Alternativprogramm hier zum Mobile Max. Also wenn einer rübergekommen ist, also. Lass uns doch mal über die E3 sprechen. Oh ja. Warst du da auch? Macht ihr mal. Oder warst du da nur? Nee. Ich habe das nur virtuell mitverfolgt. Schade. Duke Nukem, hat das einer von euch mal angeguckt? Also ich bin ja voll raus bei Spielen, ja. Also ich höre ganz. Ja, aber komm, von Duke Nukem hast du aber gehört. Ja, ich habe natürlich gehört, aber ich kann dazu nichts Schlaues sagen. Also da bin ich echt so irgendwie raus. Also ich habe ja schon ein paar Mal erwähnt, dass ich nur so theoretisch an Computerspielen interessiert bin. Das habe ich schon tausendmal von mir gegeben, aber ja, redet ihr mal. Naja, was mich halt irritiert an Duke Nukem ist halt, dass jetzt plötzlich alle Leute erwarten, da wäre ein gutes Computerspiel bei rauszukommen. Ja, also das Spiel, was einfach so ein Running Gag ist, weil es seit Jahren angekündigt wird, oder? Darum geht's halt, Duke Nukem Forever, ne? So. Ja. Und das soll jetzt wirklich rauskommen, oder wie? Oder was das ist jetzt draußen. Ach, das ist jetzt draußen? Ja. Aha. Wow, okay. Ja. Also, ja, okay. Und die Fachpresse ist sich einig, es ist nicht so super. Mm. Um es vorsichtig zu formulieren. Euphemismus-Alarm! Ja, da war aber irgendwas anderes zu erwarten. Ja, okay. Ja, genau, das ist der Punkt. Da war irgendwas anderes zu erwarten und die Antwort ist ja, aber nein oder nein, aber ja, finde ich. Ja, ja. Also, weil es ist schon auf eine ganz besondere Art und Weise scheiße. Und zwar, die schönste Zeile, die ich dazu gesehen habe, wo waren die? Ich glaube, die war bei Rock Paper Shotgun. Ein sehr empfehlenswertes Spieleblog. Ja. Wie hat denn das genannt? Ein Spielkasten verschiedenster Spieleideen der letzten 12 Jahre. Und das trifft es und schlecht zusammengepackt. Der Punkt ist, und das ist für mich der wichtigste Unterschied, Shooter auf der Konsole. Shooter auf der Konsole haben für mich lange, lange, lange nicht funktioniert. Aus einem einfachen Grund, weil die ersten Shooter quasi Adaptionen der PC-Spielweise waren. Und das Problem ist, auf dem PC geht es sehr, sehr, sehr um extrem hohe Schnelligkeit, die du mit einer Maus erreichen kannst. Ja, es gibt ja nicht umsonst irgendwie diese Gamer-Mäuse mit 6000 Millionen DPI. Und das funktioniert auf der Konsole natürlich nicht mit so einem Analogstick. Das heißt, was die gemacht haben ist, und das ist nur mein persönlicher Eindruck, ohne das sozusagen irgendwie wissenschaftlich widerlegen zu können, ist, sie sind ein bisschen gnädiger geworden damit, wie schwierig Zielen ist. Also die Bewegung des Fadenkreuzes. Und dafür haben sie eher so taktische Elemente eingeführt. Also irgendwie in Deckung gehen. Oder Feinde sozusagen beschießen dich strategisch. Also rennen nicht doch auf dich zu, sondern irgendwie gehen selber in Deckung und warten so ein bisschen und lassen sich nicht einfach abballern. Mhm. Also sagen, das Zielen selber ist einfacher geworden, aber alles andere schwieriger. Und das ist Duke Nukem genau nicht. Duke Nukem ist, du kommst in einen Raum, das ist eine abgeschlossene Arena. Dann kommen da Monster rein und die musst du alle totschießen. Das ist total unübersichtlich. Du musst total schnell sein und die ploppen auch so aus dem Nichts aus, auf, dass du halt, das ist halt irgendwie das wirklich ein 90er-Jahre-Spiel. Ja, ich glaube, das ist nämlich auch das wesentliche Problem an der Stelle. Man kann Duke Nukem halt nur als 90er-Jahre-Spiel umsetzen, wenn es wirklich ein Duke Nukem sein soll. Und die Zeit ist halt vorbei. Nee, das glaube ich aber nicht, weil es gibt wiederum, Henrik Manz hat das, glaube ich, gesagt, der Typ, mit dem ich diesen angespielten Podcast ab und zu mache. Bulletstorm ist der eigentliche Nachfolger von Duke Nukem. Du kannst durchaus noch einen gut zu spielenden Shooter mit totalem Trash-Talk machen, der sozusagen noch was hermacht. Also ich finde Bulletstorm mal davon abgesehen auch total Banane. Aber das ja, dann ab dann gegen Bulletstorm ist ja legendär. Das Schlimme war, ich habe Henrik war jetzt in Berlin, wir haben uns zum Frühstück getroffen, haben uns über Borderlands unterhalten. Mhm. Er hat die ganze Zeit über Borderlands hergezogen und dann ist mir irgendwann rausgekommen, also ich mag ja Bulletstorm. Um Gottes Willen, er hat es jetzt live gehört, ja, und er wird sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen und da jahrelang drauf umreiten. Das war doch nur ein Versehen, um Gottes Willen. Naja, gut, so ist es halt. Was ich nicht verstanden habe, ist, warum sie das Ding als Vollpreistitel an den Start gebracht haben. Was sie wirklich hätten machen können und damit hätten sie das ganze Ding retten können, sie hätten sagen können, passt auf, Leute, das ist Duke Nukem Forever, das Ding, das ihr nie gedacht habt, das erscheint, es erscheint. Wir geben es euch für, ein 20 wäre noch teuer gewesen, aber okay, aber sagen wir ein 10er oder 15, Download-Spiel. Hätten die einen schönen Hype gehabt, hätten das irgendwie teilen können, dass sie irgendwie noch eine Episode rausbringen, also so wie bei diesem Watchmen-Spiel, eigentlich immer dasselbe Spiel, aber man bringt noch eine Episode für noch einen 10er raus. Und dann basteln sie an dem richtigen Spiel. Ja. Ich denke aber halt, das war halt nicht die Maxime, als man diese IP aus der Konkursmasse gekauft hat, dass man das jetzt irgendwie möglichst nachhaltig umsetzt. Ja, sondern ich würde jetzt mal zynischerweise davon ausgehen, dass man halt einfach so dieses Pferd einmal reiten wollte, ja, mit dem eingebauten Publikum, dass es halt allein durch diesen legendären total. Status von, ja, ja. Das dauert jetzt schon 12 Jahre hat. Und da kann man halt easy money machen an der Stelle. Und da muss man auch keine Qualität haben. Ja, das ist halt schade. Das wird halt genauso passieren. Ja, der Name Duke Nukem wird dazu führen, dass Leute sich das kaufen. Ja. Interessanterweise war es übrigens so, dass ich das Rezensionsexemplar heute bekommen habe. Der Test war letzte Woche. Nee, Quatsch, der Text war... Übrigens gerade auch was Lustiges passiert, weil die PR-Firma hat irgendwie getwittert, also die PR-Firma von Duke Nukem hat getwittert, dass sich die Spielemagazine doch so ein bisschen zurückhalten sollten, wenn sie in Zukunft noch Testmuster bekommen wollen. What? Ja. In Deutschland Gärtner? Nein, in Amerika irgendwie. Ich hab schon wieder vergessen, wer es war. Ich kann es mal kurz machen. Der Einzige hätte sich gerne mal einen Link. Einen Moment, ich google das mal. Das Lustige ist, dass innerhalb von Minuten sich dann 2K Games von dieser The Redner Group ist es. Ja. Distanziert hat und gesagt hat, wir haben gerade bei denen gekündigt und sie sind nicht mehr länger zuständig für unsere Produkte. Das ist war eine sehr lustige Geschichte. Ich schicke dir mal den Link auf Twitter. Das geht ja überhaupt gar nicht. Krasser Scheiß. Also ich meine, man hat ja schon mal... Ich kann dich gar nicht anschalten. Ich sehe dich ja gar nicht. Ich muss das jetzt über Nikolas machen. Ich kann auch einfach rausgehen. Ihr könnt ja auch einfach chatten. Wir schalten einfach die Brummschleife aus. Nein. Nein, ich habe ja gar nicht. Also doch, du kannst. Ich sehe ja nur dich, oder? Nee, du musst in die Konferenz klicken, da Current Calls. Du musst in die Konferenz klicken. Du hast auch das. Gott, ich bin wieder überfordert hier. Links hast du die Leiste. Oder Contacts. Ja, ja. Current Calls. Klickst du drauf? Ja. Drunter und dann hast du dann Chat. Oder hast du da keinen? Da habe ich keinen Chat. Du kannst auf dieses Toggle-Chat-Ding. Ah, okay, okay. Ich bin nur dumm. So. Richtig. Ja, ja, also das lief wohl alles über Twitter ab. Die Redner Group hat das getwittert von wegen hier Testexemplare, wenn ihr noch wollt, dann seid mal ein bisschen netter. Ja. Und 2K Games hat dann auch gleich reagiert. Also diese Geschichte mit den Testexemplaren, dass man da sehr schnell auf einer schwarzen Liste dann landet, das ist auch nichts Neues, auch hierzulande. Ich kenne auch ein paar Leute, die so bei Games-Publikationen arbeiten. Steht implizit als Drohung immer im Raum, was passiert. Ja, das sozusagen, die Erfahrung habe ich zumindest nicht machen können, aber es ist schon so, dass man als Tester sozusagen aus der Art und Weise, wie Exemplare verfügbar sind, Mutmaßungen über die Qualität des Titels anstellen kann. Und das sozusagen Duke Nukem halt irgendwie jetzt 5 Tage nach eigentlich angekündigter Ankunft sozusagen am Start ist, das passt halt einfach. Ja. Das ist ein geiles Paket. Die haben irgendwie so eine Burger-Tüte, wo tatsächlich da ist tatsächlich eine Burgerschachtel drin, in der ein echtes Burgerbrötchen drin ist und dann so ein Pappsalatblatt und dann sozusagen als Fleischscheibe quasi die CD von dem Presskit. Ziemlich cool gemacht. Aber halt zu spät alles. Schade, schade, schade. Was war denn das erste Computerspiel, was ihr euch gekauft habt? Oh. Gekauft? Ich glaube, das hatte ich heute in der Hand, weil ich habe heute ein bisschen noch Zeug mitgenommen aus der alten Wohnung. Das war? Und das war Roland im Weltall. Ist aus dem Osten? Nein, das ist von Schneider, Amstrad. Ah. Roland im Weltall, muss ich sofort googeln. Ja, Roland im Weltall und Roland am Seil, das gab es im Doppelpack. Klingt toll. Das hier steht nur Roland Emmerich im Weltall, das ist der erste Hit, das wird es nicht sein. Nee, das ist das nicht. Ich muss das mal googeln. Ja. Auf jeden Fall, war auch so eine das findet man im Internet lustigerweise gar nicht. Nee, ich merke es. Wahrscheinlich so eine deutsche Übersetzung von irgendwas, was anders heißt im Original. Mhm. Das ist auf jeden Fall so ein Compilation links für den Schneider gewesen, genau. Mhm. Also CPC damals. Also auf 3 Zoll Disketten. Ah. Ja, also darüber kann ich mich ja stundenlang überhalten, gell, über diesen ganzen Retro-Quatsch. Das finde ich nämlich echt ganz toll. Ja, das ist wie heißt denn der auf Twitter? Also ist auch geil. Mir hat gerade der Phil geschrieben, mit dem ich ansonsten auch podcaste, dass wir am Samstag podcasten und er überhaupt keine Themen hat. Ich weiß nicht, das muss er mir eigentlich auch gar nicht mehr schreiben. Ja. Ich überlege gerade, was man. Also ich bin ich bin unsicher, ob ich mir nicht vorher irgendein Konsolenspiel geholt. Aber das erste, an was ich mich jetzt also sagen spontan erinnere, ist Project X für den Amiga 600. Das waren Zeiten. So ein Side-Scrolling-Shooter, tierisch schwer. Also wirklich tierisch schwer. Und da habe ich den ganzen Sommer mit zugebracht. Project X und Might and Magic 3. Von Team 17. Genau. Also ist Team 17 eigentlich so ein Running Gag oder heißen doch Team 17 dann letztlich, ne? Ja, oder ja, die also, Team 17. Okay. Aber die kennt man halt auch so. Verstehe. Die haben da auch Worms und so gemacht und so. Das ist das eigentliche Problem. Die haben irgendwann Worms gemacht und sind damit erfolgreich. Ja. Und seitdem machen sie nichts anderes mehr. Eben. Sie haben jetzt nochmal diesen Alien Breed Franchise ausgepackt. Waren die nicht auch irgendwie für eine Lemmings-Umsetzung mal irgendwie zuständig? Oh, echt? Ich weiß es nicht. Ich hab wie viele Teile gab es eigentlich von Lemmings? Gab es noch mehrere, ne? Was? Ich glaube 2,5. Oh, verstehe. Also so irgendwie den ersten? Dann. Ich habe nämlich nur den ersten gespielt. Ich habe mich nur gerade gefragt. Es gab da noch eine Weihnachtsversion auch. Ach genau, stimmt. Ja. So mit Weihnachtsmützen auf und so, ne? Hatten die mit Weihnachtsanzügen. Ach, Lemmings war toll. Ja. Team 17 hat tatsächlich Lemmings für PSP, PS2 und PS3 umgesetzt. Ah, okay. I see. Ja. Das war echt schade, dass die sozusagen mit diesem Worm so erfolgreich. Weil ich mochte die Art und Weise der Spiele, die ihr gemacht haben. Also Body Blows zum Beispiel. Der einzig wirklich coole 2D-Prügler, also sogar ein Street Fighter-Klon für den Amiga, den ich jemals gesehen habe. Okay. Und Alien Breed war auch ziemlich geil. Kennt ihr das? Nee, ich bin nicht so in der Amiga-Szene groß. Alien Breed war so ein von oben Shooter, Science Fiction und relativ hart auch, aber cool gemacht, cooles Waffendesign für die Zeit und so sehr an Alien angelegt. Okay. Der hat auch, war tierisch schwer, aber richtig viel Spaß gemacht. Ja, das Cover sieht auch sehr giga-esk aus. Und dann hatten die irgend so zwei, drei Spiele, die so Lurks waren, also ich glaube Frogger, so ein Jump'n'Run, da haben sie mich dann irgendwie auf die Nase gelegt und dann hatten sie halt irgendwann Worms. Seitdem machen sie nichts anderes. Es ist halt irgendwie obwohl PopCap macht eine andere Sache mit, aber die reiten ja sozusagen Plants vs. Zombies auch. Es gibt für die Xbox Live gibt's Alien Breed Evolution. Ja, genau. Die haben was taugt. Die haben, nee, das taugt leider nichts. Okay. Sie haben den Franchise nochmal rausgeholt und haben, drei Teile sollten es, glaube ich, werden. Aber das ist so, das gibt's einfach mittlerweile genug von. Von diesen, Die haben irgendwie diesen neuesten Laser-Suit Larry-Teil auch umgesetzt. Um Gottes Willen, es gibt einen Laser-Suit Larry? Ja, irgendwie. Die haben ja das irgendwie, irgendwann haben sie den eigentlichen Erfinder rausgeworfen bei Sierra und haben dann die IP weiterverkauft und jetzt machen sie es irgendwie alle paar Jahre kommt dann ein neues peinliches Larry raus und eins davon hat wohl Team 17 umgesetzt. Stimmt, da hatte ich von gelesen. Wann war das letzte? Das muss ja neulich erst gewesen sein, oder? 2009 steht hier. Ja. Ich erinnere mich nur an schlimme Kritiken. Ja, zu Recht. Spielst du denn eigentlich jetzt noch aktuelles Zeug? Ja, wenn ich dazu komme. Was denn? Wo denn? Wie denn? Ja, also das letzte, was ich gespielt habe, war L.A. Noire und jetzt wollte ich mir eigentlich Duke Nukem angucken, was wirklich so schlimm ist. Wahrscheinlich ist es wirklich so schlimm. Insofern. Ja. Auf was für ein System spielst du? Unterschiedlich. Manchmal Xbox, manchmal PS3. Die haben da doch alles in ihrer komischen Monkey Cave. Ich war doch schon mal da, da steht alles rum. Das ist unfassbar. Alle Konsolen. Und alle Plastikgitarren, auch. Die man so braucht. Alle Plastikgitarren. Apropos Plastikgitarren. Du hast doch auch, wenn wir mal das Thema unauffällig wechseln können, deine Gitarre. Du hast dir doch eine Gitarre gekauft. Genau, ich habe mir eine Fender Squier gekauft. Ja, und die kann man auch als, wie heißt's? Die hat so einen MIDI-Ausgang und da kannst du dann zum Beispiel eine Konsole anschließen. Und da kannst du dann Rockband mitspielen. Kannst du Rockband mitspielen? Nein. Ja, doch. Großartig. Das ist so großartig. Ja, aber also du schließt sie dann gleichzeitig per MIDI und dann vielleicht noch mit einem Verstärker an und hörst dich dann selbst spielen oder wie? Oder? Kannst du auch machen, ja. Also die Idee bei Rockband ist eigentlich, dass du nur MIDI anschließt und auch den Dämpfer hochfährst. Also die hat so einen eingebauten Dämpfer, die Gitarre, dass du dann eben die Saiten nicht hörst. Und dann macht Rockband halt für dich die Musik. Aber an sich kannst du da auch einen Verstärker einfach dranhängen und dich hören. Aber du willst schon auch richtig Gitarre da noch spielen und lernen. Und genau, also Rockband, das Neueste, das Dreier, das hat ja so einen Pro-Modus und auch einen Lernmodus quasi für echte Instrumente. Mhm. Unter anderem eben auch für Gitarre. Und das ist halt richtig toll, weil du siehst halt auf dem Bildschirm direkt, wie du gerade greifst, welche Seiten du gerade runterdrückst. Also es funktioniert großartig. Und so dieses instantane Feedback an der Stelle, das hilft enorm. Ja. Ob du jetzt gerade daneben greifst oder nicht. Das ist ja eigentlich wirklich ganz witzig. Aber du spielst schon auch dann nochmal für dich allein so ein bisschen rum oder machst du das sowieso echt nur so ganz nebenbei? Oder? Ich mach das so ganz nebenbei. Das ist so. Wenn ich mal Zeit habe, Projekte. Ja, ja. TM. Ja. TM. Also known as will never happen. Ja. Ja, so ab und zu passiert das schon. Ich halte ja überhaupt im Musikinstrument spielen für sehr, sehr heilsam und sehr schön eigentlich. Suchst du das sagen. Selber? Nee, ich bin als Kind gezwungen worden. Mehr ich bin als Kind in den Instrumententopf gefallen. Genau. Ja. So Klavier über viele Jahre spielen musste. Habe ich natürlich dann prinzipiell erstmal total gewehrt und dann habe ich irgendwann gemerkt, das macht schon Spaß. Und dann habe ich aufgehört. Und dann habe ich irgendwann mal wieder ein Klavier mir gekauft, so ein gebrauchtes, und das ging ja dann ganz schnell kaputt. Also irgendwie bin ich nie wieder dazu gekommen, aber und Gitarre habe ich auch mal ein bisschen gespielt und so, aber ich und Schlagzeug auch, aber es ist alles immer nur so bis zum gewissen Grad gekommen. Also nicht so wirklich richtig gut. Aber ich habe eigentlich immer das Gefühl gehabt, dass es wenig gibt, was mich so sehr von der Umwelt irgendwie abkapselt und in einer sehr heilsamen Art und Weise, als wenn ich so ein bisschen vor mich hin klimper. Ja. Mhm. Also inwiefern das dann heilsam für die Umgebung war, weiß ich nicht. Eher nicht. Ja. Im Zweifel, aber es war mir dann egal. Also das ist, finde ich, schon eigentlich ganz gut. Gerade zu diesem ganzen Technikgedöns eigentlich ein ganz guter Kontrast, so finde ich. Ja. Wollte ich nur mal gesagt haben. Ich versuche das die ganze Zeit schreiben. Ja. Kann ich voll nicht mitreden. Ich bin als Kind gezwungen worden, Blockflöte zu lernen, habe das viermal versucht und fand es viermal nicht toll. Ja, Blockflöte ist auch sowas, wenn du dein Kind irgendwie in die Richtung bringen willst, dass es nie Lust hat, ein Instrument zu lernen, habe ich das Gefühl, dann musst du ihm irgendwie Blockflöte aufzwingen. Das wurde ja auch in der Schule gern gemacht, glaube ich, ne? Ja, wobei halt richtig Flöte spielen können, also richtig, ist schon total cool. Hm. Das zeigt dir nur keiner als Knirps. So, man muss dann irgendwie alle Vögel sind schon da lernen und denkt so, boah, lass mich in Ruhe, ey. Ja, das ist ja sowieso Musikunterricht in der Schule, das, ich weiß nicht, was ihr da für Erinnerungen hattet, habt ihr, das ist irgendwie ganz grausam gewesen bei mir. Das ist wirklich ganz schlimm. Also ich kann mich nur daran erinnern, dass wir über Jahre hinweg einen Alkoholiker als Musiklehrer hatten. Oh, nice. Der alles Wurst war und der einfach, der hat am Anfang der Stunde erstmal 10 Minuten irgendwie Boogie Woogie gespielt und ist dann irgendwie umhergetorkelt, hat uns gezwungen zu singen und hat dann noch schnell den Quintenzirkel an die Tafel gemalt und dann war es wieder vorbei. Das war eigentlich. Damit es aussah, als wäre irgendwas passiert oder was, ja, jemand nach ihm in den Raum gekommen ist. So, oh, in der Tafel sind kryptische Zeichen. Ja, ich hatte immer das Gefühl, so die Kunst, also zumindest in der Generation, die ich mich so mit Freunden unterhalte, dass Kunst- und Musiklehrer immer irgendwie so gar nichts gemacht haben und irgendwie den Leuten das nur verkretzt haben, irgendwie das Fach. Also da höre ich wirklich wenig, dass die Leute da irgendwie... Mhm. Woran liegt das eigentlich? Sind das dann so Lehrer, die das Fach noch dazu nehmen mussten, weil sie sonst nicht hätten Lehrer werden dürfen? Und dann ihren Menschheitshass da ausleben? Also aus meiner Erfahrung, das waren halt so gescheiterte Konzertpianisten, die dann Lehrer machen mussten. Das gibt es heute auch noch gerne. Ja, also. Ja, halt Leute, die gern Berufsmusiker geworden wären und dann irgendwie aufgrund der Leichtigkeit oder hat das irgendwie dann mit einem Lehrerberuf verbunden haben, als irgendwie gemerkt haben, das passt nicht, das klappt nicht. Das ist aber bitter. Also man sollte solchen Leuten grundsätzlich verbieten, Lehrer zu werden. Also generell frustrierten Menschen verbieten. Wäre vielleicht ganz sinnvoll, ja. Pädagogikführerschein. Du meinst so eine Art Ausbildung für Lehrer? Ach, jetzt hör mal auf. Ja, so mit regelmäßiger MPU. Das stimmt, eigentlich stimmt das, weil also Psychologen, wenn die ausgebildet werden, die müssen ja selber auf die Couch. Die haben dann irgendwie im Studium irgendwie keine, also hunderte oder tausende von Pflichtstunden. Und vielleicht sollten Lehrer einfach... Psychotherapeuten jetzt, ne? Also Psychologen, nicht... Genau, genau. Ja. Dann sollten die, vielleicht sollten Lehrer regelmäßig in den Unterricht gehen. In ihren eigenen? Naja, so das eines Kollegen, aber sozusagen, also in eines Kollegen. Eine Gegenkontrolle immer ja, haben. Ja, so. Genau, ja, aber auch sozusagen die auch über die soziale Ebene funktioniert, dass wenn man sozusagen seinen Leuten, die den Unterricht zur Hölle macht, dann wird der das dann möglicherweise in der Gegenkontrollstunde dann auch wieder machen und so. Wäre vielleicht ganz hilfreich. Naja. Ja, ein entfernt Bekannter von mir ist der Schulpsychologe. Das fand ich, erzählt immer sehr spannende Sachen. Kommen mehr Lehrer oder mehr Kinder? Nee, für Schüler halt. Also, ne? Nur also für Lehrer Schüler. Dürfen nicht. Nee, das ist nur für Schüler. Okay. Und finde ich immer schon eigentlich ganz spannend, da so bei den Geschichten zuzuhören. Finde ich auch irgendwie einen coolen Job. Also ist halt auch so mal so nicht nur Unterricht, sondern sich dann auch mit den Schülern so ein bisschen anders zu beschäftigen. Finde ich eigentlich ganz gut. Mhm. Ich auch ganz spannend gefunden eigentlich. Ja, ja. Wie als Berufswunsch neben Cutter? Aua. Überhaupt. Also so, ach, ich weiß nicht, nee, also zum Lehrer wäre ich, glaube ich, das würde mich fertig machen. Also wenn ich alles, was ich immer so höre, was die teilweise aushalten müssen, das könnte ich nicht. Und ich kann auch irgendwie vollkommen nachvollziehen, dass da die Burnout-Rate so hoch ist. Also das wäre, glaube ich, nichts für mich. Aber ja, also ich meine, ich finde das halt irgendwie ganz spannend, wie er so von diesen zwei Funktionen, die er da so hat, erzählt. Und das ist auch für den ganzen Kreis von Schulen dann. Also er geht auch in andere Schulen. Mhm. Ja, und es ist halt immer der Ansprechpartner, wenn es halt Probleme gibt und wenn halt irgendwie den Lehrern was auffällt, was das ein Kind irgendwie merkwürdig ist, dann setzt er sich halt mit dem hin. Und ich bin sowieso überrascht, wenn ich heute von Lehrern höre, was in Schulen alles so passiert. Also das ist so viel fortschrittlicher, als was ich damals abbekommen habe. Das war wirklich dunkelste Steinzeit, habe ich so einen Eindruck. Also ich weiß nicht, es hat ja immer noch einen schlechten Ruf, alles immer. Man lästert ja gerne über Lehrer und über Schulen, aber das klingt immer alles doch tausendmal besser als alles, was ich damals bekommen habe. Also eigentlich bin ich ja nur angeschissen worden und also wenn du nicht pariert hast und wenn du halt deine Hausaufgaben nicht gemacht hast, sonst wurde nicht auf dich geachtet in irgendeiner Form. Also Schulpsychologe oder sowas, das gab es bei uns nicht. Also finde ich ganz spannend alles so. Ordentlich einen ins Gesicht geklatscht und dann haben die Belger sich benommen. Richtig. Wie das aussieht. Was wir für Psychopathen als Lehrer hatten, wirklich, wenn ich mir das heute nochmal zurückrufe. Unfassbar. Da habe ich die schöne Geschichte, wie ich zu rauchen angefangen habe. Mhm. Und die halbe 10. Klasse, in der ich war auch. Mhm. Das hat nämlich der Lehrer verursacht. Das war so ein total creepy Typ. Also sehr jung, aber so ganz fahl mit einer großen Brille und immer sehr still, aber dann so bedeutungsschwangere Anmerkungen gemacht. Und wir waren auf einer Klassenfahrt und zu Beginn der Klassenfahrt haben, glaube ich, zwei Leute in der Klasse geraucht. Mhm. Höchstens. Und die eine davon ist von einem Typen erwischt worden. Also der hat es gesehen und hat, während er das gesehen hat, er nichts gesagt und ist dann nur so, hat er am Abendessen gesagt, ist er so gekommen, hat sich so hinter sie gestellt, hat eine Weile geschwiegen. Den Lehrer dann, oder was? Genau, der Lehrer. Ja. Meinte dann, Rauchen schadet der Gesundheit. Und ist dann wieder gegangen. Und die hat natürlich tierischen Schiss. Also wird das jetzt den Eltern sagen, was wird da los? Und, was ist das für ein komischer Typ überhaupt? Und dann haben sich, also diese jugendliche Logik ist natürlich auch total abartig, aber dann haben die halt sagen, der hat sich wirklich die Hälfte der Klasse vielleicht noch mehr hingesetzt und haben dann aus Protest angefangen zu rauchen. Also Spartakus-Effekt. Genau. Totaler Quatsch eigentlich, aber so hat es funktioniert. Also so als Lehrer, so deine Aufgabe wäre es vielleicht eher gewesen, naja, egal, lass uns nicht weiter drüber reden. Hm. Das war schon, fand ich sehr eindrücklich. Hast du auch mal geraucht, Martin? Nee. Ich hatte ausreichend schlechte Vorbilder. Ja, das sagt ja nichts. Das kann ja auch zum Gegenteil führen. Das kann ja trotzdem, also, ne? Also man kann, ja, bei mir hat das dazu geführt, dass ich da keinen Bock drauf hatte. Das ist gut. Inwiefern? Meine Eltern haben viel geraucht. Und dann musste ich da auch nicht mehr. Okay. Ja, weil das führt ja eigentlich oft zum Gegenteil. Also dass die Kinder dann eben auch rauchen und so, habe ich den Eindruck zumindest. Nee, es hat mich irgendwie auch nie gereizt zu rauchen, keine Ahnung. Ja. Naja, das ist schon witzig, wie das dann doch dem Klischee entspricht, dass man dann irgendwie sich Erwachsener vorkam oder keine Ahnung. Komisch. Naja. Das ist auch nichts. Was ich übrigens bei NSFW gehört habe, dieser Film 23, haben sie drüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob irgendeiner von euch das gehört hat. Vorgestern, glaube ich. Vorgestern, ja. Ja, ich habe es gehört. Das fand ich sehr spannend, wie der Tim da nochmal vom CCC alles erzählt hat, von Karl Koch und alles, weil ich fand den Film, ich habe den ganz früher gesehen und auch bevor ich überhaupt in Kontakt mit diesem ganzen Nerd-Kram gekommen bin, in der Form, das fand ich wirklich eine spannende Geschichte, also wie er es nochmal erzählt hat. Also dieser. Ich wollte ja mal das Auto haben, das sie da fahren. Was fahren die nochmal für ein Auto? Die fahren dann einen Bagheera. Also mit Lenkrad in der Mitte und drei Sitzen vorne. Ach ja, genau, stimmt, ja. Ja, genau. Stimmt. Und der dann an der Grenze mal so stehen bleibt und dann sehr witzig. Genau. Ich hab echt mal recherchiert dann auch und wollte den irgendwie unbedingt haben und ist aber irgendwie, sind alle durchgerostet. Haben sie irgendwie so scheiße gebaut, dass sie irgendwie alle kaputt sind. Ja. Doof. Naja, aber ich fand den Film eigentlich gar nicht so schlecht. Das war auch ganz unterhaltsames Kino. So. Ja. Wie heißt denn eigentlich dieser Schauspieler, der diesen, wie heißt der, Pepe oder wie heißt der? Google es doch. Finde ich eigentlich, ja. Google doch. Let me Google that for you. Let me Google that for you. Ja. Warte. Nichts ist, wie es scheint. Hieß der, Dieter Landouris. Genau. Ja, den finde ich irgendwie einen ganz witzigen Typ so. Der spielt zwar alles immer gleich, das machen ja eh viele Schauspieler, aber ich fand den ganz witzig. So. Und der Soundtrack war nicht schlecht von dem Film. Wie heißt der Film? 23. Ach so. Bei der Soundtrack. Hast du den nicht gesehen? Ja doch, ich dachte, du redest von einem anderen. Ich hatte gerade irgendwas mit Nichts ist, wie es scheint gehört. Ja, das ist der Untertitel von dem Film. Nichts ist so, wie es scheint. Über Karl Koch und diese ganze Geschichte. Weil der Soundtrack, der war im Kino besser als auf Platte dann, weil sie hatten da irgendwie nicht die Rechte zu den Liedern, um sie nochmal auf CD veröffentlichen. Ach du Scheiße. Ja, aber da ist schon Iggy Pop und der ganze Kram ist schon drauf. So. Also Iggy Pop ist drin, aber wenn du den Film auf DVD guckst, dann ist zum Beispiel Money ist nicht drin. Da haben sie ein anderes Lied reinschneiden müssen. Ah. Weil sie fürs DVD-Release die Rechte nicht hatten. Ehrlich? Mhm. Ah, das ist ja krass. 80s ist auch drin, ne? Das ist ja. Das wusste ich gar nicht, siehst du. Aber trotzdem war der Sound. Überhaupt die Musik war gut in dem Film. Ich fand den eigentlich wirklich ganz gelungen. Ja. Aber dann fand ich es auch ganz spannend, dass Tim. Münze nehmen, aber ansonsten. Ja, klar. Also es war auch, fand ich ganz witzig, wie Tim dann erzählt hat, dass halt der Typ eigentlich ein ganz anderer war. Also dass Karl Koch eigentlich ein ganz anderer, also gar nicht so gepasst hätte von der Besetzung her. Und das war ja auch irgendwie, ja, hätte man annehmen können, weil das war ja total der romantische Revoluzzer eigentlich in dem Film. Ja, und über so asoziale Nerds, da kannst du doch keinen Film machen. Ja, das ist schwierig. Ne? Wissen wir doch alle. Was? Nee, aber den gucke ich mir, glaube ich, demnächst nochmal an. Ganz schön. So. Ja, ihr seid irgendwie ein bisschen still jetzt. Immer wenn ich was sage, seid ihr still. Weil ich habe euch jetzt von dieser Computerspiele-Geschichte runtergebracht. Genau. Das hat euch jetzt irritiert. Wir versuchen die Mikrodilettanten zu imitieren. Ach, deswegen sagen wir nichts. Ach echt, machen die das so? Ja, wir sagen ja nichts. Wenn Nikolas was sagt, dann sagen die immer nichts. Ja, ich weiß auch nicht. Ist das irgendwie meine Ausstrahlung oder woher kommt das? Der aussätzige Sämak. Was, mir wird hier gerade, was wird mir hier geschrieben? Ich würde Leute zum Rauchen verführen? Genau, es ist alles seine Schuld. Genau. Ich bin schuld. Ja, okay, das hat gesagt. Der Holgi ist übrigens, weil ich dauernd gefragt werde, heute abkömmlich. Der kommt abkömmlich. Auch nicht mehr. Ja, der ist abkömmlich, der ist anderweitig verpflichtet. Ist er da nicht unabkömmlich? Unabkömmlich ist er. Eigentlich ist er unabkömmlich, ja. Das ist richtig. Sehr gut. Du fragst, warum keiner was sagt. Ja. Also, wir senden auch, also, ne, wenn Holgi nicht dabei ist, dann sind wir einfach nichts. Muss man auch mal sagen. Ne? Nee, das will ich jetzt so nicht sagen. Aber ich. Ja, habt ihr eigentlich unsere Sportreportage gehört? Ja. Habt ihr euch echt angehört? Also nachträglich oder live? Ich habe es mir live angehört sogar. Ja. Und das, obwohl ich nie Fußball gucke. Und? Hast du was gelernt? Aber wir haben ja eigentlich gar nicht über Fußball geredet. Über Fußball geredet, das fand ich auch sehr dankenswert dann auch an der Stelle. Ja, wir hätten halt so gern den Stadionsound mit eingespielt. Wir hatten ihn halt natürlich auf den Ohren und es hatte wirklich, man hat sich gefühlt, als wäre man im Stadion. Das war wirklich ganz toll. Und ich habe es ja auch aufgenommen und mit dem Stadionsound. Mhm. Und das klang, das war irgendwie sehr atmosphärisch. Ein Fall für die Bootlegger, ne? Ja, aber wir haben den ja nicht, sie hätten es zusammen selber aufnehmen können, den Stadionsound. Ja, möglicherweise musst du mal irgendwo eine Festplatte verlieren. Ja. Aber es wird ja auch, man muss ja auch mal Respekt zollen, ja, an die Bootlegger, die sind ja wirklich fleißig wie bescheuert. Ich finde das ja wirklich. Alter Schwede, am Samstag war das krass. Ja, am Samstag war das krass, oder? Ja, ich falle aus den Latschen. Ich habe am Samstag Sendung gehabt, also meine Fritz-Sendung, und dann meinte der Nikolas auf Twitter, die Brummschleife meinte auf Twitter, wenn ich irgendwie in der Sendung Brummschleife sage, dann würde sie mich, keine Ahnung, nicht mehr peitschen oder so. Da habe ich mir halt irgendwie für eine Musikmoderation sozusagen darauf hingearbeitet, dass ich das Wort Brummschleife sagen kann. Da ging es um eine WG, die Musik gemacht hat. Da meinte ich halt so, naja, am Anfang haben sie ihre Instrumente alle übereinander geworfen und das hat erstmal eine Brummschleife erzeugt und haben sie gedacht, das ist nicht so geil, wir machen vielleicht richtig Musik. Und dieses Bit ist irgendwie wenige Minuten später in diesem Bootlegger-Wiki aufgetaucht. Warte. Das hat erstmal eine Brummschleife erzeugt und dachten sie, das klingt nicht so geil. So. What the fuck, Leute? Seid ihr verrückt? Tja. Und selbst das ist gebootlegt worden. Das ist schon Wahnsinn. Ihr seid schon verrückt da draußen. War wirklich. Ja, macht also richtig, ey. Crazy people. Naja, wir werden dafür, irgendwann werden wir da noch irgendwie für, weiß ich nicht, kriegen wir noch Ärger, glaube ich, in irgendeiner Form. Ein aufgebrummt bekommen. Genau. Ja. Bist du eigentlich fertig mit der Einrichtung deiner neuen Wohnung, Martin? Naja, so mehr oder weniger. Also stehen noch zwei, drei Lieferungen aus, aber an sich. Entschuldigung, das ist kein Internet. Wie kannst du diese Frage stellen? Eben, ja. Also der Telekom-Mann kommt am Freitag und dann ist fertig eingerichtet. Ach, wie lange hat es dann letzten Endes gedauert? Mit der Telekom, mit VDSL? Ja, jetzt 2 Wochen oder so. Also ging schon hinreichend schnell. Hinreichend schnell ist auch schön. Naja, also wenn man so die Albtraumgeschichten auf Twitter so hört, da war alles dabei von 4 Wochen bis 3 Monate. Ja, du hast ja kein Alice. Ich werde dir nie begreifen, weshalb die Leute sich Alice holen. Das ist mir ein absolutes Rätsel. Also ich höre jeden Tag, und ich folge gar nicht so vielen Leuten, jeden Tag habe ich Beschwerden über Alice hier drin. Und ich begreife es langsam. Aber die Frau ist so schön. Hast du Alice, Markus? Natürlich nicht. Du hast die Telekom, ne? Nee? Ich wohne doch, das sehe ich auch gerne, weil ich wohne am Rand der Glasfaserwüste Friedrichshains. Ja. Das heißt, wenn ich mir hier DSL legen lassen würde, würde ich hier ein total krasses 1 Megabit aus der Dose fallen. Das ist ja übel. Und das ist ja quasi Ghetto. Das ist nicht Internet zu nennen und deswegen bin ich bei Kabel. Kabel Deutschland oder was? Oder? Und wie funktioniert das? Du hast da irgendwie so eine, wie heißen diese Anschlüsse? Antennenbuchsen so mäßig oder was? Oder? Genau. Ja, das ist also aus der Antenne fällt das Internet in so ein Modem, Kabelmodem. Und da dran steckt halt ein normaler Router. Und wie viel Mbit hast du da? Oder? Theoretisch glaube ich 32, aber theoretisch. Und das ist stabil? Naja, also die ersten 2 Jahre hatten wir echt viel Ärger. Aber das Allerschönste, unter dem geht's, aber das Allerschönste ist, dass das Kabelfernsehen wird ja so verteilt, dass es also in den Häusern, wo das installiert ist, du hast im Keller einen Kasten. Und da hast du Buchsen sozusagen für jede Wohnung und die Kabel. Und wenn du nicht abonniert hast, dann ist einfach das Kabel abgezogen. Ja. Nee, nicht verplombt, das ist einfach nur der Kasten ist halt abgeschlossen. Okay. Das ist halt so ein normaler, ne? So, und einmal im Jahr geht dann ein Mitarbeiter durch, natürlich nicht Mitarbeiter, sondern eine outgesourcete Firma und zieht alle Nichtbezahler ab. In unserem Fall hieß es die letzten 4 Jahre, er zieht alle ab. Und dann haben wir also immer 3 Tage kein Internet. Und wir haben das erst im 2. oder 3. Jahr erfahren, als irgendwann mal so ein genervter Hotline-Betreiber gesteckt hat. Was die machen, ist tatsächlich jedes Jahr dem Typen noch einen anderen Typen hinterher schicken, der die bezahlt hat, wieder ansteckt. Weil die halt sozusagen immer zu viele Leute abknipsen. Und das war natürlich, das ist halt echt nervig, weil irgendwie irgendwann, also wusstest du dann schon, das ist okay, irgendwie früher ist jetzt wieder soweit. Ja. Und aber du hast halt immer so 3 Tage kein Internet, weil es natürlich irgendwie nicht von heute auf morgen geht. Und dann hätte ich schreien können. Und ansonsten, also ich kann es nicht für Telefonie empfehlen. Also es ist irgendwie, wir hatten ja auch Telefon darüber, Voice-over-IP telefonieren anscheinend. Ja. Und die Qualität war echt grottig. Also richtig schlecht. Also für Internet ist gut, aber so telefonieren ist uncool. Ja, so Festnetz ist ja eh irgendwie, ne? Mache ich gar nicht mehr. Ja. So. Ich glaube, wenn das Telefon klingelt, weiß ich, wie meine Mutter es ist. Sie ist die Einzige, die noch auf dem Festnetz anruft. Mich hat heute Morgen auch die nette Dame von der Telekom nochmal angerufen, um den Termin auch nochmal sicher zu machen. Ja. Und meinte dann so, ja, aber Sie haben ja hier nur dieses Speedport-Dingsbums-Modem bestellt. Ja. Und Sie hätten ja eigentlich einen Voice-over-IP-Anschluss hier und dann können Sie ja nicht telefonieren. Dann meinte ich so, ja, nee, aber ich will auch gar nicht telefonieren. Und dann hat sie erstmal so irgendwie gestockt und mal nach Worten gerungen. Ach, Sie machen dann nur Internet. Ja, ich mache nur Internet. Ich brauche kein Festnetz. Ah, okay. Ja, dann trage ich das mal in die Datenbank ein. Ja, also das ist noch sehr ungewöhnlich. Ist noch Ausnahmefall irgendwie wohl. Ja. Und bald ist ja sowieso alles nur noch über Apple, ne? Glaube ich. Genau. Also jetzt fängt ja das iMessage an und als nächstes machen die dann noch ihr eigenes komisches Voice-over-IP-Dingens und dann können sowieso alle anderen Firmen zumachen. Du meinst FaceTime? Ja. Ja. Ja, das funktioniert ja auch nur so halb. Also funktioniert schon, aber benutzt ja keiner. Ja, genau. Das ist so. Aber weil es halt auch nicht so in your face ist. Ja, das könnte bei iMessage jetzt anders sein. Mhm. Ja, stimmt. Was war iMessage nochmal? Das war dieses WhatsApp innerhalb Apple, ne? Mehr oder weniger, ja. Warum machen sie das eigentlich immer so, dass das da alles nur auf Apple-Geräten funktioniert? Ich meine, ist der Käfig, funktioniert das so gut? Ja, warum sollten sie da auf also sie haben ja kein Interesse, sie wollen ja, das Geschäftsmodell von Apple ist, Hardware zu verkaufen. Warum sollten sie dann auf Interoperabilität setzen? Also sie haben ja keinen finanziellen Anlass, das zu tun. Wenn ich Werbung verkaufe, dann will ich natürlich, dass mein Zeug überall läuft. Ja, wenn ich Hardware verkaufe, dann will ich, dass meine Hardware gekauft wird. Die oder du entwickelst FaceTime für Android und es ist total buggy. Man zeigt so ständig hier, super, auf dem iPhone ist total geil. Naja, die Strategie funktioniert, glaube ich, nicht. Das sieht man auch an QuickTime für Windows sehr schön. Ja, das hat ja erst funktioniert, als man dann irgendwie das den Leuten da auch Safari und iPhone irgendwie aufs Auge gedrückt hat, dass man dann gesehen haben, okay. Aber die wurde schon mal angedacht, so eine Taktik, glaube ich, ne? Also es kam einem so manchmal so vor. Könnte man jetzt so sehen, ja. Ja, ich esse Reese's Pieces. Das ist schön für dich. Was ist das? Martin, oder halt, will ich wissen, was das ist? Also Erdnussbutterkram. M&M's statt Schokolade mit Erdnussbutter. Apropos Erdnussbutter, ich muss aus der Abteilung ungesunde Ernährung was erzählen, so ganz groß privacy-mäßig. Wir waren am Sonntag auf einer Konfirmation, wo die dann so einen Tisch gemietet hatten danach in so einem echt leckeren kleinen Landrestaurant. Und als wir gingen, war irgendwie noch viel zu viel von dem bestellten Essen übrig und wir haben also so einen riesigen Teller voller Fleisch mitgenommen. Und der musste natürlich weg. Und mein Bruder hatte neulich eine Party und der macht eine total leckere Erdnusssoße. Das heißt, ich habe mich die letzten Tage tatsächlich zu einem ganz großen Teil von leckerem Fleisch mit Erdnusssoße. ein kulinarischer Hochgenuss. Ja, kocht ihr eigentlich? Nee. Ab und zu. Ja, also ihr seid jetzt nicht so Hobbyköche. Nee. Ich bin auch tatsächlich zu sagen, ich glaube, mir fehlt da einfach die Praxis, aber für mich ist Kochen halt immer ein Riesenaufriss. Ist nervig, ne? Vor allem für sich alleine finde ich es irgendwie anstrengend. Also für andere finde ich es irgendwie besser. Also dann habe ich auch Lust drauf. Aber für sich selbst, man ist sich selbst irgendwie nicht wertvoll genug anscheinend. Würde jetzt vielleicht der Schulpsychologe sagen. Ja, ich finde, also finde ich schwierig. Ich finde es eher so sagen, dass die Relation stimmt nicht vom Aufriss her. Ja, nehme ich mir immer mal wieder vor, so immer so, wenn das Jahr wechselt und so ein Quatsch. Ich glaube, es ist ja auch eher sozusagen die, also möglicherweise ist es auch sozusagen ein bisschen nerd-kompatibel, diese sagen, also Essen als ja, als irgendwie so Nahrungsaufnahme auch zu betrachten bei manchen Stellen. Also es muss halt sein, ne, damit die Maschine funktioniert, aber muss man jetzt so tanken, meinst du? Genau. Muss man halt jetzt irgendwie nicht immer so einen Riesenaufriss drum bleiben. Ja, aber das ist, um mal ein Klischee aufzumachen, ja jetzt auch irgendwie so ein bisschen so ein Männerding, oder? Ich bin jetzt einfach mal so doof und sag mal sowas. Also ich meine, ich kenne Frauen an den Herd. Nee. Nein, das hast du jetzt gesagt, Martin. Ah, Mist jetzt. Ach, ich nehme ja auf. Was? nee, ich meine, also halt, ich habe schon den Eindruck, also subjektiv ist es auf jeden Fall so, das ist ja immer schwierig, da ne, so Schlüsse zu ziehen. Aber jedenfalls die Frauen, die ich kenne, die kochen eher mal für sich alleine als die Männer. Also dieses typische, ich nehme das halt als, ja, ich muss halt sein, sonst geht's mir irgendwie schlecht, Ding, das ist schon total verbreitet unter meinen, gerade vielleicht auch so Single-Männern dann noch. Und bei den Frauen habe ich immer so das Gefühl, da wird das irgendwie mehr zelebriert. Das ist jetzt, mir wird jetzt hier die Rumschleife Spiel. Ach Gott, ja, ich bin ja schon vielleicht still. Kennst du auch einfach nur mehr Single-Männer als Single-Frauen. Das ist eher so ein Single-Ding. Lass mich mal überlegen. Das könnte natürlich auch sein. Also ich bin ja auch gern belehrbar. Also ich sag ja nur, das ist ja, ich beschildere ja nur also eine blöde subjektiven Eindruck. Und wenn der Quatsch ist, dann ist er ja vielleicht Quatsch. Oh, ich sehe schon, meine Themen kommen halt irgendwie nicht an. Ich rede mit anderen so selten darüber, ob sie jetzt selbst kochen oder nicht. Ja. Eigentlich ist es, also wenn man gerade, wenn man diese Kategorie, also Single-Männer auf einem Haufen hat, dann sind sie sozusagen vorherrschende Themen irgendwie Ballsportarten oder Computerkram, die fast schon philosophisch angehauchen. Ja, mit Frage, Ballsportarten kann ich euch ja nicht kommen, deswegen bin ich jetzt mit Kochen gekommen. Das klappt aber auch nicht. Ja, mehr zocken, wa? Ja. Eben. Du sollst wirklich mal zu zocken anfangen. Es fehlt ein bisschen. Also ich habe gerade mal, wo ihr da rumgesimpelt habt, habe ich im App Store mal ein bisschen geguckt. Ich weiß irgendwie nicht der richtige Kanal vielleicht, aber ich habe auf jeden Fall gesehen, dass es Pirates irgendwie neu aufgelegt gibt von dieser alte Sid Meier-Quatsch. Oh. Kostet aber irgendwie 24 Euro, was ich irgendwie schon deftig fand. Und halt in einer sehr aufpolierten Grafik. Ihr könnt ja gerade gucken. Also es sieht sehr schön aus und die Kundenbewertungen, auf die man ja immer viel zu geben hat, die sind sehr gut. Und keine Ahnung, Pirates habe ich geliebt. Bei Pirates hat halt immer nur der Multiplayer-Part gefehlt. Da habe ich mich immer mit jeweils einem zusammengesetzt, mit zwei Computern. Wir haben so getan, als wären wir in derselben Bewegung unterwegs. Haben uns das einfach vorgestellt. Super. Ja, das sieht in der Tat recht gut aus. Ne? Ich finde, das sieht wirklich ganz schön aus. Also, hast du das auch gespielt, Markus? Oder? Natürlich, vom C64 haben wir mit einer handgemalten Karte gesessen, zu zweit vor einem Computer, haben die Welt erforscht. Eben, und hier siehst du zum Beispiel auch so diese Duellszene, die haben sie wirklich grafisch, also weiß nicht, wie das dann in bewegt aussieht, aber das sieht echt ganz gut aus. Ja, überhaupt so diese Sid Meier-Geschichten auf dem iOS, die sind auch sehr liebevoll umgesetzt. Also C4 sieht ja auch gut aus. Mhm. Ja, Civilization habe ich nie gespielt. So. Also das Alter, aber 25 Euro. Ja, das ist krass. Also das ist auch das Einzige, was hier auch wo die Leute halt rumheulen drüber. Wobei, das ist alles Mac App Store, oder? Also also da kann man ja 24, ich weiß nicht, also finde ich schon, ist jetzt nicht super billig, aber für ein Download-Spiel ist das schon okay. Ja, stimmt schon, aber es ist halt wahrscheinlich auch, weil man denkt, es ist halt ein altes Spiel, dabei ist es Quatsch, weil es ist halt kein altes Spiel. $24 sind ja irgendwie aberwitzig wenig Euro. Ja. Nee, die sind 23 Euro, also 24 Euro. 24 Euro, nicht Dollar. Genau. Ja. Und dann halt, so hätte ich halt gerne eine Demo, ne? Und ich glaube, da bricht sich übrigens der App Store sozusagen, ich weiß gar nicht, wie es bei Demos da aussieht. Das ändert sich ja jetzt vermutlich. Ja. Wir hoffen. Naja, also sie haben ja angekündigt, dass es jetzt In-App-Purchase gibt für den App Store auch. Dann kriegst du den ersten Level oder sowas. Machen mit Lite-Versionen, die du upgraden kannst. Ist ja dann von Lotsus verklagt, aber anderes Problem. Von wem? Naja, es gibt ja momentan diese Klagewelle von Lotsus, die so ein Patent-Troll-Firma sind, die nichts anderes machen, außer Patente zu enforcen, die sie haben. Oh, diese Leute. Und die haben halt Patent auf In-App-Purchase. Mm. Und die verklagen halt momentan so unter anderem auch ein paar befreundete Entwickler, die Lite-Versionen über eine In-App-Purchase zur Vollversion im App-Store freischalten. Boah, ey, es gibt Menschen, wirklich, also das ist unglaublich. Also, ja. Ist auch eine interessante Geschichte, weil Apple sich jetzt da irgendwie natürlich auf die Seite der Entwickler schlägt und sich versucht, da in diese Gerichtsverfahren einzumischen, weil die natürlich auch Interesse daran haben, dass da Rechtssicherheit herrscht. Mhm. Aber das wird jetzt alles ewig dauern und die Beteiligten, die jetzt gerade dran sind, die verlieren da auch hinreichend Energie und Schlaf an diese Geschäfte. Ja, das ist halt immer das Schlimme, dass irgendwie, egal ob du recht hast oder nicht, irgendwie, wenn es sich erwischt hat, dann hast du halt einfach genau dieses scheiß Rumgerenne und Rumgenerve. Mhm. Ja, du musst da erstmal in Vorleistung gehen, was so Anwaltskosten und Gebühren angeht und der ganze Scheiß. Das will man alles nicht. Juristen, ey, böse Menschen. Ja, aber es reicht halt vom Betrag hier, weil wir nochmal für den 24 Euro waren. Es reicht auf jeden Fall dafür, dass ich ja jetzt nicht spontan klicke halt leider. Obwohl ich Pirates echt... aber das ist halt auch... Ja, aber das würde sich halt möglicherweise durch eine Demo geben, ne? Ja. Aber die andere Gefahr ist natürlich möglicherweise, entdeckst du dann nach einer Demo so, okay, die Spielidee war doch nostalgischer, also nostalgisch verklärter als... Ja. Wobei, da bin ich eher so auf der Seite von, wenn das Demo nicht zieht, dann... Dann hast du irgendwas falsch gemacht beim Entwickeln. Mhm. Ja, genau. Aber es ist natürlich nicht so, wie du vorhin gesagt hast, irgendwie, dass sie bei Duke Nukem halt einfach davon ausgehen, die Leute kaufen es, weil der Name aufsteht. Das kann man hier natürlich genauso sehen, ne? Ja. Oh, Pirates! Oh, 25, ganz schön. Naja, alte Zeiten. Kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich habe es noch nicht gespielt, aber es sieht zumindest nicht so aus. Sieht schön aus. Ja. Sieht echt schön aus. Aber Multiplayer haben sie nicht mit drin, ne? Irgendwas sich ausgedacht. Nee, sieht nicht so aus. Wie machen die sowas, Martin? Also nehmen die da irgendwelchen Rest vom Ursprungsspieler? Ist das meinst du das komplett Nägel? Das ist einfach komplett neu gemacht. Ja. Das macht keinen Sinn, da irgendwie Commodore-Code auszugraben für den Mac heutzutage. Ja, ja. Also da muss man, das wäre mehr Aufwand, als das neu zu schreiben. Weil klar könnte man jetzt irgendwie einen Commodore abstrahieren und da den Code laufen lassen und den dann irgendwie interfacen mit etwas Modernem, dass das dann hübsch aussieht, aber das wäre irgendwie wahrscheinlich fünfmal so viel Aufwand, wie es einfach neu zu machen. Ja. Ach, vielleicht an einem gelangweilten Abend vielleicht spiele ich dann doch mal wieder was. Sieht ja ganz schön aus. Piraten ausgepackt. Und ein Sparrow-Update. Die sind ja jetzt auch tot. Das ist meine Prediction. Wenn das was ist eigentlich dieses Sparrow? Da habe ich immer noch eine Timeline von gelesen. Mail-Client. Aber der ist irgendwie nicht cool, oder? Boah, das kann man, glaube ich, nicht so allgemein sagen. Viele Leute finden Leute, die schwören drauf. Ich persönlich, ich bin mit Mail-App sehr zufrieden und ich muss auch viel mit Mail so machen beruflich und komme damit gut zurecht. Sparrow ist mir zu leichtgewichtig an der Stelle. Du brauchst Power. Ja. Ja, ja, ich brauche Übersicht auch. Und irgendwie Smart Folder und Gedöns und Kram. Und klar kann das Sparrow irgendwie auch, aber das ist nicht dafür gemacht, irgendwie so die große Maschine aufzufahren. Das ist mehr so eine leichtgewichtige Geschichte, glaube ich. Ja. Ja, was ich schon so merke, also das hat sich durchaus verändert, seitdem ich halt irgendwie in diesem Apple-Universum unterwegs bin, dass ich einfach auch grundsätzlich jetzt schon so eine Abneigung habe, so Kern-Apps dann so von Fremdherstellern zu benutzen. Ja, also das ist sowas, wo ich schon merke, so, das ist irgendwie so hier drin und ich nehme jetzt halt Apple Mail, weil das ist da irgendwie dabei. Und ja, also das war ja unter Windows war das komplett anders. Da war ich viel offener, irgendwie auch mal einen anderen Mail-Client zu benutzen. Aber jetzt da bin ich irgendwie so, komme ich mir ganz komisch vor, wenn ich jetzt auf einmal einen Mail-Client von einem Fremdentwickler habe. Das finde ich dann irgendwie so ganz ist mir irgendwie, ist komisch, ist eigentlich blöd. Also ich meine, das hat das mit mir gemacht, so stelle ich fest. Ich glaube, es liegt halt auch daran, dass man so eine Erwartungshaltung entwickelt, inwieweit was integriert sein muss, in gewisse Betriebssystemstandards und UI-Guidelines. Und das hast du halt bei Windows weniger, weil da gibt es halt irgendwie 20 Mail-Clients, die sehen alle anders aus, die funktionieren alle anders. Ja. Und der eine nimmt eben The Bat und der andere nimmt Eudora und der dritte nimmt Outlook. Aber es fühlt sich irgendwie nicht so Alien an, wenn du es benutzt. Ja. Aber es ist sowieso irgendwie so eine Mischpoke, um es jetzt krass zu formulieren. Ja, ja. Und hier hast du auf dem Mac hast du halt immer so dieses, es kommt alles aus einem Guss und wenn du dann irgendwie Thunderbird da unten reinschnallst, dann sieht das halt irgendwie fremdkörperartig aus. Ja. Okay, lustiges kleines Detail, was für die Diskussion von vor 10 Minuten, Sid Meier's Pirates in der Windows-Version kostet, ratet mal. Das Neue oder was? Gibt's auch für Windows? Keine Ahnung. Sag. 10 €. Tja. Auch das über Steam dann oder was, oder? Und das gibt es aber für den Mac nicht über Steam. Dann ist App Store only. Genau, anscheinend. Tja, dann haben wir das böse alte Klischee wieder. Alles toll. Das ist geil, oder? Naja. Ja, kauft ihr halt. Ach, du hast ja so eine Windows-Kiste auch. Ne? Ihr habt ja beide Windows-Kisten, ne? Zum Spielen natürlich, oder? Habt ihr nicht beide? Ja, ich habe so eine Windows-Kiste. Ich spiele auf der eher selten. Ja, ich habe eine zum Spielen halt. Also, weil muss ja manche Titel erscheinen ja nur da. Ja. Armer Typ. Ja. Ja, schrecklich. Ja, furchtbar. Ja. Ich habe gar nichts mehr zu trinken. Um Gottes Willen. Du hast das in den Papierkorb geworfen. Ja. Woran man sich noch freuen kann. Ja, das Teams ausraten mit Mikro. Oder in Dinge sprechen. Das haben wir auch lange nicht gemacht. Geht das schon wieder los? Ja. Oh. Beziehungsweise geht das schon wieder los? Mhm. Ja. Ja, ja, ja. Aber und das heißt, ab nächster Woche kannst du auch von zu Hause brummschleifen, Martin. Ja, ist ja auch entspannter, ne? Also, mein Wohnzimmer halt noch so ein bisschen, da muss ich noch was machen, glaube ich. Aber machst du da was? Ja, so Zeug reinstellen in der Hauptsache. Ach so, ja. Aber nicht mit dem Ziel, eine bessere Nein, eher mit dem Nebeneffekt. Ja. Ich hab mich gefragt die ganze Zeit, es gibt ja diese Tischaufstellteile für Mikrofone, die tierisch teuer sind. Tischaufstellteile? Naja, das ist also quasi so eine halbrunde Wand, die stellst du hinter das Mikrofon und soll dann dafür sorgen, dass du quasi genau weniger Hall hast. Ich weiß halt nicht, ob das wirklich irgendwas bringt. Da sehe ich halt nichts mehr. Ich habe ja einen Bildschirm vor mir, das ist auch doof. Verstehst du? Kann ich nur im Kopf schütteln. Man kann ja so ein Zelt aufbauen, wo man sich dann da reinsetzen. Genau. Nee, aber da beneide ich ja schon so jemand hier, so Tim, der da so einen extra Raum richtig für hat. Ne? Das ist schon toll. Ich meine, das muss man auch irgendwie rechtfertigen. Man muss ja irgendwas rausbringen. Aber ist ja auch nur nebensächlich. Also es hat auch Vor- und Nachteile, weil dann musst du halt zu dem Raum hin, wenn du Podcast. Ja, aber bei ihm ist ja über die Straße einfach. Ja. Der muss da raus. Versteh mal. Raus. Nicht mehr reden. Ja. Ja. Musst du Hosen anhaben. Das ist schön. Auch nix eigentlich, stimmt. Ja. Nee, aber so trockener Sound finde ich schon was Cooles, irgendwie so richtig trocken. Ja, der Trockenfetisch. Ja. Kommt jetzt wieder. Ja. Das ist schon cool. Ich weiß nicht, also ich habe jetzt gemerkt, wir haben jetzt irgendwie die letzte Fanboys am Flughafen aufgenommen. Auch schön, fand ich übrigens sehr schön. Ich mag das total, sowas. Also genau, so, das habe ich nämlich auch als Feedback ganz viel bekommen. So, warum macht ihr nicht mehr mal was mit Atmo? Das hört sich irgendwie, das höre ich gerne. Ja. Ja, und da, also ich fand die Flughafen-Atmo jetzt irgendwie nicht so gemütlich. Ja? Aber ich habe viel Feedback bekommen von wegen so, warum setzt ihr euch nicht einfach mal ins Café und es hört sich besser an. Finde ich total, gehe ich total konform. Ich finde das total super. Also ich habe übrigens dasselbe Feedback wie diesen Quatsch, den ich da mit Holgi aufgenommen habe auf dem Flugfeld. Also man kriegt immer, wenn man irgendwas macht, was die Fantasie anregt von Leuten, kriegt man unglaublich viel Feedback, egal wie banal es war. Genau wie mit dieser Harald-Lesch-Geschichte, wo ich da durch den Schnee gelaufen bin. Ich meine, es ist so banal und ich habe jetzt schon öfter, Mann, es war so geil! Und ich so, irgendwie habe ich das nur aufgenommen, wie ich bin. Ja, also muss man, ja, also das würde ich auch gern mehr machen. Das ist echt schön eigentlich. Also wahrscheinlich sollte man viel mehr experimentieren und nicht immer versuchen, dieses Radio nachzuahmen. Das ist Entschuldigung, ich habe jetzt hier diese Kiste zu stecken. Ja, aber wahrscheinlich ist es der falsche Weg sogar. Also ich sage ja nicht, wenn man zu Hause sitzt, sollte man das schon gut klingen lassen. Aber und wenn man dann halt so seriöses Radio machen will. Aber ja, aber wir sind doch hier so Podcast-Gedöns, hier so Rock'n'Roll und so. Da muss man ja nicht das Radio nachmachen unbedingt. Ja, eben. Also naja, Markus, du bist da natürlich ein bisschen geschädigt, weil du das ja auch beruflich tust. Na, es gibt tatsächlich immer wieder so Mediengeschichten, wo ich so denke, so darunter will ich es eigentlich nicht machen. Also zum Beispiel habe ich nie verstanden, warum man Geld für VHS-Kassetten ausgibt. Ehrlich? Nie. Also sagen, und erst als die DVD rauskam, oder eigentlich, nee, stimmt nicht, erst als die Blu-ray rauskam, sozusagen, habe ich dafür Verständnis und habe das selber auch gemacht. Aber es ist mir aber völlig unklar, warum man für eine VHS-Kassette Geld ausgeben sollte. Also weil die Qualität einfach so schlecht ist. Ja, aber das ist ja, wir reden ja gar nicht so von Qualität, sondern ich meine, der Fanboys, die Folge, die war ja qualitativ, war die gut. Das war halt einfach nur, du hast irgendwie noch, du hast dir eine Situation vorstellen können. Und Situationen vorstellen ist halt schön. Ach so, nö, aber das macht das Radio auch, wenn es kann. Ja, aber es war halt kein trockener Sound, so im Sinne von Postproduktionsqualität und so. Ja? Nee, das ist ja klar, aber da hast du ja beim Radio auch nicht. Wenn ein Radio irgendwo draußen live ist, dann hast du ja auch, sagen, Atmo und du hörst es auch an der Qualität, dass die dann anders ist. Mhm. Also ich bin jetzt sozusagen, ich bin nicht geschädigt in dem Sinne von, dass es unbedingt alles irgendwie trocken klingen muss, aber ich möchte halt, dass es gut klingt. Ja, klar. Ja, das ist klar. Also jetzt einfach nur irgendwie das iPhone hinlegen und aufnehmen ist natürlich Quatsch. Apropos, heute habe ich da, wer macht da was? Da tut weh im Ohr. Ich weiß nicht. Markus, hör sofort auf damit. Klettverschluss an Mikrofon, Popschutz. Ja, so hört sich das an. Ja. Hier dieses Dingens, wie hieß es hier, Haftdaffer oder so. Was ist das? Erklären bitte. Das ist voll toll. Ja. Ich hab vor einiger Zeit mal angefangen, Delicious dafür zu benutzen, irgendwie wenn ich Zeug finde, dass ich gerne weitervermitteln möchte, so Audiodateien im Netz. Mhm. Und habe mir da so einen Podcast-Feed gebaut, der irgendwie so aus einem Delicious-Tag dann einen Podcast-Feed macht. Und irgendwie mit Yahoo Pipes damals noch, ganz schlimme Geschichte. Mhm. Auf jeden Fall, und das macht jetzt Haftaffer und besser. Also man findet irgendwie eine MP3-Datei, die man beachtenswert findet und drückt dann irgendwie auf Haftaff und dann ist das im eigenen Haftaff-Feed. Und den ja, aber wie findet das? Also du bist auf einer Seite und da ist meinetwegen irgendwie eine Datei verlinkt oder sowas, ja? Und dann hast du ja. Oben da dein Button oder irgendwas oder und da drückst du drauf und dann findet er die Datei auf der Seite, wo du gerade bist, oder? Zum Beispiel, ja. Okay. Oder du klickst auf das MP3 und drückst dann den Haftaff, das geht auch. Okay, und dann baut es halt in deinen Feed ein. So. Genau, dann kannst du also das Übliche so mit Titel und Beschreibung und Link. Mhm. Kannst auch einfach nur den Link eintragen, also musst ja nicht diese ganzen Extension und Achso, dann geht so ein Fenster auf und du kannst noch Metadaten eintragen. Selber. Genau. Okay, genau. Cool. Und dann macht ihr dir halt daraus so eine Webseite und einen Podcast-Feed. Mhm. Sie haben noch so ein bisschen Community-Feature, dass du eben sagen kannst, so ich interessiere mich für den Nikolas und für den Tim und für den Nils und kannst dann so einen RSS-Feed von denen für den Markus machen. Übrigens nicht, gell, wollen wir noch festhalten, ne? Ich wusste ja nicht, dass der einen Account hat, das ist jetzt noch nicht aufgetaucht in meiner erweiterten Netzwerk. Ja, auf jeden Fall kannst du dann eben einen gemeinsamen RSS-Feed für deine Freunde machen und das ist auch toll. Ja. Ja. Habt ihr von ITFFF gehört? Nee. IT was? IT was? ITFFF? Genau, IT und dann dreimal F. Mm-mm. Nee. Das ist ein Dienst, den ich gerade falsch bezeichnet habe. Muss mal kurz mal reingucken. Also auf jeden Fall ein Dienst, der so, weil du gerade Pipes gesagt hast, für mich ist ein, der so ähnlich funktionieren soll. Also der sagen, wie auf die gängigsten Use-Dinger da eingreift und dann kannst du sozusagen Verknüpfungen bauen. Du kannst sagen, wie wenn bei Twitter das und das, dann Facebook, Evernote, was auch immer, das und das. Ich muss mal kurz gucken, wie der heißt. Wo war denn der in diesem kleinen Moment hier? Also wenn man nach ITFFF sucht, dann findet man nichts. IFTTT. Okay. Fast dasselbe. Man findet zwei Twitter-Nachrichten, wo es die Leute auch falsch rumgeschrieben haben. Ja, stimmt. So, ich muss mir ja gleich ein... Coming soon. Ja genau, da gibt's aber Beta sind irgendwie heute rausgegangen. Ja. Haft. Und das scheint sich zu sagen... Ups. Das scheint sich zu sagen, also ich finde, das klingt ganz lustig. Mhm. Ja, das sieht halt so aus wie Pipes, nur ein bisschen benutzerfreundlicher, glaube ich. Yep. So. Ja, das Haft aber ist schön. Und dann könnt ihr euch auch gleich einen machen, denke ich mal. Was? Schon wieder ein Account. Also ich habe mir ja geschworen, dass ich mich mehr als einen Account am Tag mache. Ach, albern. Echt, ey. Diese Beschränkungen, diese unnötigen. Ja. Man muss sich doch seine Accounts sichern, egal ob der Dienst interessant ist oder nicht. Hauptsache, man hat den richtigen Namen. Ich habe mir heute auch zwei Domains gesichert, zwei Stück an einem Tag. Echt, ey, der Freak. Krass, ne? Ich verrate aber nicht was. Oh. Nee, sag ich euch danach. Genau. Nicht für die Hörer gedacht. Die geheimen Projekte. Ja, voll. Ich habe ja nur geheime Projekte, die sind so geheim, dass sie gar nicht stattfinden. Ja, das sind die geheimen. Hier, so Kinder, jetzt wollt ihr da mit mal... Was? Willst du uns einladen? Ja. Müsst ihr mal ein Dingens geben. Sag mal, was ihr... Gib dir mal ein Dingens. Was? E-Mail-Adresse hergeben. Meinst du, ich sag jetzt mal E-Mail-Adresse hier. Link schicken, E-Mail-Adresse schicken in Chat. Zu so ein Chat, ich habe das ja auch schon reingeschrieben. Oh Mann. Wie hast du das jetzt so schnell gemacht, Martin? Wie kriegst du jetzt so schnell so eine E-Mail-Adresse? Ne, ich habe halt da so ein Setup, dass ich da halt irgendwie alle E-Mails zulasse und deswegen kann ich halt einfach so. Du kannst alles auf Dienstname at Domain quasi immer benutzen. Das Catch-All heißt das, ne? Das ist cool. Genau. Was ist das? Das will ich auch. Da kannst du mal raten, wie meine E-Mail-Adresse für dieses Netzwerk aussieht. Das ist auch immer schön, wenn Leute fragen so, ja, kann ich eine Mail schreiben? Ich so, ja, irgendwas@monoxid.de. Ja, was denn @monoxid.de? Du kannst auch irgendwas@monoxid.de. Könnt ihr das mir nochmal für die Doofen erklären? Wie funktioniert das? Du kannst bei deinem Webserver bzw. der Mail-Server einstellen, kannst du einstellen, dass es einen sogenannten Catch-All-Account hat. Das heißt, der nimmt einfach alle E-Mails an, die an diese Domain gehen. Ja, das habe ich schon kapiert, aber wie mache ich das? Genau. Das hängt von deinem Webhoster ab. Ja, das blöde Scheiß 1 und 1. Kannst du aber da auch. Kann ich? Ja, das geht cool, da auch. Mach ich. Board Inclusive ist es so, du richtest einfach einen Account ein und lässt sozusagen den Usernamen für den Mail leer. Und dann richtet ihr automatisch einen cool. Catch-all ein. Ich guck jetzt gleich mal an hier. Dann schick mal die E-Mail-Adresse da. Oder ach so, ja. Ich mache was total Einfallsloses hier. Aber nur so, wenn ich da keinen Spam drauf bekomme, ne? Irgendwie. Boah. E-Mail-Adressen, auf die man keinen Spam bekommt. Ja, da muss ich mich, ja. Das, ich habe tatsächlich noch welche. Ich gebe dir mal eine, die nur Spam kriegt. Spannend. Ja, gerade. Das ist die, die kriegt nur Spam. Da gibt's nur Spam drauf. So, E-Mail-Verwaltung. Ich guck mal, ob ich das bei 1 und 1 hinkrieg. So, hier, ich kann hier ein E-Mail-Postfach anlegen. Ich kann E-Mail-Weiterleitung. Das ist eine Kacke, diese GUI ist ja auch grauenhaft. Ja, leg doch mal ein Postfach an. Ja, okay, dann kriege ich mal Postfach anlegen. So, E-Mail-Adresse, da kann ich nur so und so @Endung, also @hier Domain. Was ist die E-Mail-Sammelfunktion und wie aktiviere ich sie? Eine Sammeladresse, Catch-E-Mail, Catch-All-E-Mail-Adresse ist eine E-Mail-Adresse, bla bla bla. Also das heißt bei 1 und 1 Sammeladresse. Ah, muss ich mal suchen danach, weil es steht hier nichts. Ja, das kann man googeln. Die Suchbegriffe werden 1 und 1 und Catch-All. Ja, aber ich weiß ja immer noch nicht, wo ich es einrichte. Um eine Sammeladresse einzurichten, richten Sie einfach eine Adresse mit dem Namen @domain.de. Statt domain.de wählen Sie bitte eine Ihrer Domains. Ja. Also nee, stern@domain.de musst du machen. Genau. Okay. Und dann hast du eine Catch-all. Toll, danke. Dann guck ich mal, ob das jetzt funktioniert. Stern, ja? Stern. Ja, stern at eine Domain. Mhm. Ich habe zu viele Domains, fällt mir gerade auf. Bist du nicht der Typ, der heute gerade noch 2 bestellt hat? Ja, ich muss mal ein paar abbestellen wieder, ein paar verkaufen. Ich habe ja nur so wertvolle. So, wie Haftaffer heißt es ja. Huffduffer. Sign up. Sign up. Oh, das ist ja eine süße Anmeldung. Ja. Oh. Mhm. Das ist auch gut, ja. Ist schön, I would like to use Haftaffer. I want my username to be. So Lückentext zum Ausfüllen. And I want my password to be. Ich merke übrigens, One Password finde ich großartig. Was? Seit ich One Password habe, so ein Passwort-Saving-Tool, ja, habe ich nur sichere Passwörter. Hat ja sich mir aber nie erschlossen, was jetzt der Vorteil gegenüber Keychain ist. Weil Keychain hat auch den... Du hast nicht den Knopf im Browser. Richtig. Ja, aber ich habe den Knopf in Keychain. Also tatsächlich ist die Verwaltung eine ganze Ecke komfortabler. Und es gibt eine iPhone-App, die synchronisiert. Hm. Und du kannst es über Dropbox synchronisieren? Nice! Ach komm, Leute. Seid nicht so. Wie, alles in Dropbox rein. Okay, alles klar. Okay. Auch dein Pferdeporn. Es passiert schon nichts. Ich mache ab jetzt auch immer Online-Banking hier in der Kneipe nebenan, habe ich beschlossen. Seemark macht den Titanic-Kapitän. Volle Kraft voraus. Jawohl. Wie gesagt, bis einem was passiert. Also was war das jetzt? Ich habe dir doch jetzt eine E-Mail-Adresse geschickt. Kriege ich jetzt was von dir oder was? Oder ja, was ist hier? Schon längst raus, die Invite. So, echt? The Invite is already in your Inbox. Ah, ich sehe das. Möglicherweise ist jetzt langsam die Stelle gekommen, wo wir dieses Brummschleifen-Ding vielleicht mal ausmachen könnten, oder? Echt? Ich weiß nicht so genau. Ja, solange das ist voll spannend, wie wir hier unsere Domains und Accounts und was nicht alles konfigurieren. Der das unbedingt probieren wollte, @pferdeporn@monoxid.de. Großartig. Ja, aber ich habe noch nie so eine hässliche E-Mail bekommen, wie von dir jetzt da, dieses IFTTT, das ist ja unfassbar. Das ist wirklich unfassbar hässlich. Also was ist das denn? Ah, wenigstens bin ich Map. Kann mir mal nochmal, worum geht's da nochmal? Das war dieses Pipes-Ding. Und was, okay, muss ich nicht verstehen. Oder irgendwie so, wenn ich einen neuen Delicious Bookmark mache, dann sollst du twittern und so. There are no people in Monoxid's Collective. How could that happen? Ja, du kannst mich ja gleich kollektivieren. NC-Mark oder was? Hm? NC-Mark. Huff-Duffit. Huff. Tech-Regie da jetzt eine E-Mail. Ich finde es übrigens gut, wenn es so wird wie jetzt. Ich finde, die Brummschleife muss genauso sein, die muss sehr viel konfuser sein als dieses ganze professionelle Podcast. Aber was Haft darf ich denn da? Audio. Haft darf halt mal. Haft darf mal. Das funktioniert halt nur intern da, oder was? Ja, ja, du kannst nur intern duffen. Haft darf. Ich dachte, das ist sowas wie Delicious. Nein, du gehst auf irgendeine Webseite, dann liegt da irgendwo ein MP3 rum, das findest du toll, und dann klickst du auf Haftaf und dann geht es in einen Feed. Und den können andere Leute abonnieren. Aber das ist auch so wie Delicious. Ja, also. Ja, okay. Delicious sind deine Bookmarks auch bei Delicious? Ja, ist Delicious nicht eigentlich tot? Ja. Musst du mir den Button dann irgendwo hinziehen? Haftafit? Ja, du kannst da unten so dieses Skript-Bookmarklet irgendwie dir irgendwo hinziehen. Brexit Link to your ganz browser. Unten auf der Seite. Ja. Delete. Es gibt auch eine Safari-Extension. So, jetzt gehe ich zu. Gehen wir hin, Manu spielt. Mhm. Achso. Ja, Quatsch da mit Computerspielen. Entschuldigung. Ich habe festgestellt, wenn man Reese's Pieces, wenn man davon so viel isst, wie man von M&M's isst, dann wird einem extrem schlecht. Aber ich kann nicht aufhören. Gleich auf der Brummschleife. Live brechen von Herrn Seemark. Reicht das Mikrofonkabel bis aufs Klo, ist die Frage. Enjoy the unmistakable Reese's. Was soll denn das bedeuten? Unmistakable. Peanut Butter Taste in Pieces. Toll. Schmeckt gut. iBook Store hier. Dr. Oetker Studentenfutter. Wieso musst du die Audio-URL-File da reintragen von Hand? Ich glaube, es hackt. Und du das Bookmarklet benutzt nicht. Na doch. Ich bin's auf der Seite. Ist doch alles verbuggt. Total verbuggt alles. Ist verbuggt. Ich bin auf der Seite mit dem Podcast. Die Koch-Marina hat übrigens jetzt echt ihren Doktortitel los, ne? Wollte ich schon mal so anmerken. Ja. Super ist es. Super. Die alte Schrapnelle. Hast du gerade Schrapnelle gesagt? Ja. Habe ich schon mal gefragt, ob ihr die Mondfinsternis gesehen? Ach ja, ihr wolltet nicht rausgehen. Auf Google Doodle. Ja, stimmt. Ja, hier kann man jetzt Bilder gucken. Wow. Ich habe gerade gestern Wonders of the Solar System gesehen. Okay. Kennt ihr wahrscheinlich, ne? Nö. Das ist so eine BBC-Serie. Sein Name ist Programm. Und da, die ist ganz schön. Das soll man sich mal angucken. Und da wird so, ist sind ganz tolle Aufnahmen von der totalen Sonnenfinsternis, die vor etlichen Dekaden über uns gekommen ist. Da war ich ganz beeindruckt. Mhm. Ja. Von der Sonnenfinsternis im Fernsehen. Ja, war ich wirklich. Okay. Haben sie toll gemacht. Haben sie echt gut aufgenommen. War schön. Es ist wahrscheinlich alles nachbearbeitet wie die Sau, aber es hat BBC, ne? BBC Natur Doku mit so einem Typen, der irgendwie ganz unterhaltsam ist. Ganz schön. Kann man mal gucken. Die dürfen das. Ja. So ist das. Ganz hübsch. Ich finde es ja irgendwie doof, dass jetzt unser Audio-Setup so funktioniert. Wieso? Das ist langweilig. Oh, ich könnte noch erzählen von der, ich habe doch neulich versucht irgendwie, ich hatte ja genau auch dieses, wie nennt man das eigentlich? Umschleife. Nee, dieses Gefühl, sagen, wenn es funktioniert und diese plötzlich auftretende Unzufriedenheit, innere Unruhe, schwitzige Hände, Schweißausbrüche, fiebrige Anfälle. Das hatte ich halt auch, als das irgendwie mit der Kiste dann hier irgendwie am Start war. Hab mir überlegt, das hatte dann auch damit zu tun, dass ich Leute im Podcast hatte, deren Audiotechnik, also ich sage mal, unzureichend war. Wir hatten ja ganz viel mit dieser N-1-Frage. Ja? Also wie skypst du mit Leuten, nimmst du es getrennt auf, aber schickst ihnen trotzdem das ganze Signal wieder zurück. Und haben so, okay, Aufgabe war, es gibt einen Mac, du nutzt nur die eine Soundkarte, die drin ist, und alles andere muss in dem Ding in Software passieren, und zwar möglichst kostenlos. Ekelhaft. Es hat funktioniert. Das hat tatsächlich funktioniert. Ich muss mich jetzt nur mal auf den Arsch setzen und diesen Blogpost dazu schreiben, aber es geht tatsächlich. Weil hier Software ist involviert, also muss ja nicht erklären. Es ist die Software, diese virtuellen Soundkarten, Soundflower. Ja. Und zwar 8 davon. 8 Instanzen genau, also, von Soundflower. Genau, 8. Wenn du Soundflower sozusagen runter, also in der 4 Instanzen von Soundflower, wenn du Soundflower runterlädst, dann macht ihr das ja eine 2-Kanal-Audio-Device und ein 16-Kanal-Audio-Device. Das Problem ist, dass wenn du mit Skype hin und her operierst, dass Skype und alle Dinge, die du sozusagen in iTunes oder irgendwas machst, die können ja nicht auf andere Kanäle ansprechen. Das heißt, die spielen stumpf auf die eins und die zwei. Das heißt, du brauchst einfach mehrere Audio-Devices. Und ich habe einen Typen gefunden, der hat sich das Ding, Soundflower ist ja Open Source, der hat das genommen, wie heißt denn der? Kartenlandschaft.wordpress.com ist das Blog. Und der Maple Confuser, genau, das war der Name. Ah ja, richtig. Und der hat das sozusagen aufgemacht, der hat mir sozusagen noch einen Soundflower gegeben, mit wo dann halt nochmal drei Instanzen drin sind. Und damit ging das dann. Und dazu noch ein... Da musst du dann den Ringbuffer noch größer schrauben. Genau. Da hat das irgendwie, das war ein ganz lustiger Effekt. Wie heißt denn dieses Audio-Ding? Adur? So ein Mehrkanal-Mixer-Aufnahme-Ding. Was? Es geht hier, Adur. Das ist eine Software, oder was? Genau. Das ist auch Open Source. Und wie Adur? Also A-R-D-U-U-R. Ah, okay. Cool's doch. Ja. das hat dann irgendwie funktioniert, also echt endlos langer Fricker. Da hat das funktioniert, dann seine Viertelstunde ist immer so. Lassen Sie mich zur Versinnbildlichung nochmal das Klettband herausholen. Hallo, und dann haben wir so geredet und zwischendurch das Ganze. warst du das Map irgendwie? Ja, das war ich. Genau, so meint er so, in Ringbuffer höher stellen. Ich so, what the fuck, Ringbuffer? Naja, ich habe mal Core-Audio programmiert auch, ich kenne ja den ganzen Scheiß. Okay, ich wusste halt nicht, was es ist, hatte aber eine Einstellung gesehen, die mir in den Weg gelaufen war, wo man halt irgendwie so, also die Latenz größer stellen konnte. Also heißt Speicher größer. Und es geht jetzt also sagen, da habe ich dann irgendwie den Buffer auf 1 Megabyte gestellt. Pro Device ist dann, glaube ich, pro Kanal. Und dann ging das. Also ich habe es eine Stunde laufen lassen, das hat funktioniert. Das Problem ist, du hast dann eine Verzögerungszeit von, keine Ahnung, also hörbar. Das heißt dann, sich selber hören ist dann nicht mehr. Also nicht, wenn du nicht irgendwie extrem resistent gegen diese Zeitverschiebung bist. Das geht nicht. Aber ansonsten funktioniert das sehr gut. Also du hast dann wirklich, du kannst sozusagen ein externes Mikrofon anschließen. Aber Markus, warum? Ich meine, so eine externe Soundkarte kostet doch nichts. Also nicht viel, jedenfalls so eine billige. Also. Warum? Ja. Entschuldigung, weil es geht. Okay. Ja, und gerade wenn irgendwas 3,50 Mark kostet, dann ist es ja eine Herausforderung, das nicht auszugeben. Verstehe, okay. Genau, ich habe das Ding ist ja, also neulich hat mich jemand gefragt, so irgendwie, kannst du mir mal irgendwie Podcast-Mikro für unter 100 Euro? Ja, eigentlich nicht. Doch, kannst du schon machen. Also diese USB-Großmembran-Dinger, ja, das geht schon. Genau, kannst schon aber machen. Der Punkt ist halt sozusagen, im Zweifel hast du also sozusagen ein Audio-Device oder zwei halt und dann kannst du es damit machen und das war halt das Ziel, dass man sozusagen, dass man halt dem normalen Podcast, sag ich mal, der wirklich podcasten will und nicht eigentlich sozusagen nur einen Vorwand sucht, um ein Audio-Setup aufzubauen. Dass man dem halt die Möglichkeit gibt, sozusagen mehrspurig aufzunehmen, weil ich glaube, das ist einfach total wichtig, dass du mehrspurig aufnimmst, dass du hinterher zusammenbaust mit den lokalen Aufnahmen. Das geht dann halt damit. Und du hast dann sozusagen, du hast am Ende dieses Setups, hast du halt wirklich, du machst eine Skype-Konferenz, dann nimmst du das Skype-Signal extra auf, du nimmst dein eigenes Mikro extra auf und du kannst noch sozusagen beliebig vom Mac Töne zuspielen, die auf einer extra Spur nochmal landen. Hast also zum Schluss sozusagen drei Spuren von dir da, hast als Backup das Skype-Ding und kannst du dann aber auch sozusagen noch die Sachen schicken lassen von deinen Kollegas und alles sozusagen für null Geld. Und du kannst sagen, du hast auch ein Stream-Signal, kannst du auch auswerfen. Das gibt's also auch, ein ordentliches Master-Signal. Und das finde ich, also ich fand das einfach spannend. Das war tatsächlich für mich wie so eine Art Computerspiel. Das war halt ein Puzzle. Das war irgendwie so die einzelnen Komponenten und die Aufgabe war, sozusagen, steckt die jetzt irgendwie so zusammen, dass das geht. Und als ich das dann rausgefunden hatte, war das halt genauso wie wenn man ein Spiel gelöst hat. Das war so, ja, geil, super. Ja, das ging mir mit meiner Kabelwüste ja auch lange so. Und jetzt, wenn es geht, ist es halt irgendwie ein bisschen traurig. Jetzt muss irgendwie noch was passieren. Also ein neues Ding kaufen. Aber was? Klick doch mal bei Thomann durch. Es gibt noch einen DSer für 600 Euro und das ist mir auch geisteskrank. Ja, das geht nicht. Aber ich freue mich nach wie vor sehr über diesen Kompressor. Das ist mir beim Durchhören der letzten Mikrodilettanten-Folge aufgefallen. Also muss man ja so ein bisschen durchhören, obwohl es schwer auszuhalten ist, gerade bei diesem Produkt. Und da habe ich so ein paar Mal so Bass gesagt und das hat so richtig dieses P ging so weg und hat aber nicht diesen nervigen, wie sagt man, pulsierenden, so plötzlich, sondern es hat einfach nur gut funktioniert. Da war ich, fand ich toll. Hat da nicht rumgenervt. Schon schön, wenn sowas funktioniert. Ja. In der Tat. Behringer. Qualität. Ja, darfst du auch nicht laut sagen. Ja, also ich hab echt bisher kein Problem, außer mit dem Kopfhörerverstärker für 5 €. Da hatte ich schon 3 Stück. Aber das, der hatte schon 3 Stück. Das erinnert mich das Kind so, nee, an Homer Simpson erinnert mich das. Der auf immer wieder auf die glühende Herdplatte gepackt. So, au, au, au, au, au, au. So, na, so ungefähr ist das. Ja, hab ich noch ein paar rumliegen hier. Noch ein paar Kopfhörerverstärker. Ja, ja. Wenn ihr brav seid, wirft euch den Seemark mit deinen Kopfhörervorverstärken. Müsst ihr aufpassen. Ja. Kann ich irgendwie mal auf eBay verkloppen. Für Bastler nennt man das doch. Ich frage mich, also irgendwie die Hörerzahl ist so relativ konstant, über also so kurz über 100. Die sind alle eingeschlafen. Ich würde das sagen. So. Die haben einfach gemutet, die haben uns gemutet. Die wirklich hartgesottene Genossen sind. Oder bleibt konstant, gell? Was die nebenbei da machen. Ja. Sollen's mal jemand anrufen vielleicht, oder? Ja, genau, ruf doch mal einer an. Ruf doch mal an. Ruf doch mal einer an, ich bin ja jetzt genug hier drin. Es haben auch ganz viele Leute hier Dingens uns Brummschleife_live mit V, ne? So. So. Brummschleife vor live. Genau. Genau, ihr könnt anrufen, live in der Sendung, der Hotbutton ist aktiv. Ist on fire. Genau, und ihr könnt anrufen und ich nehme euch live in die Sendung. Ihr müsst, wir nehmen uns aber heraus, euch umgehend wieder rauszuschmeißen. Hotbutton gibt's ja auch nicht mehr, habe ich gehört. Echt? Ist das verboten worden? Nee, nur live ist einfach aus. Ach so. Echt? Und ja, jetzt? Ja, jetzt gibt's das nicht mehr. Ah, cool. Das ist der Sender sozusagen raus. Ja, es wurde auch mal Zeit, ne? Aber ich glaube, die ganzen anderen Sendungen spielen das ja nach. Ah, es ruft jemand an. Jetzt bin ich ja gespannt, ob das Auto ist. Aber warte mal. Ja, aber ich muss erstmal, Sekunde, hier, Armin ist da, aber ich muss erstmal noch hier, ich bin noch überfordert. Einmal mit Profis. Aber jetzt haben wir wieder unser Audio-Setup wenigstens. Ja, stimmt, genau. Ja, genau. Von welchem Computer schleifst du das eigentlich? Ah, warte mal, jetzt. Eben hatten wir doch irgendeinen Ton hier, ne? Hallo? Das hat gerade plopp gemacht, ja. Also so Skype-Fehlgeräusche kannst du schon ziemlich gut. Mhm. Ich teste gerade mal, ob mit was anderem, warte mal, ob mein Sound hier ankommt. Moment. Nee. Nee. Sekunde. Hallo? Ja, das hören wir. Da müssten wir eigentlich auch Armin hören, dann liegt das nicht an mir. Aber Armin hat aufgelegt, glaube ich. Armin hat aufgelegt? Nee. Das ist auch nachvollziehbar. Armin? Ich höre doch auch was. Der sagt einfach nichts. Der verarscht uns einfach nur. Schweigespirale. Ja, dann soll es halt noch ein anderer anrufen. Ja, siehst du, der Sound war da. Armin rufst halt nochmal an oder irgendjemand anderes. Ich gerade festgestellt, ich kann aber beim Mischpult keine Audiospuren während der Aufnahme zuschalten. Das ist schade. Das könnte ich jetzt noch ein bisschen lustiger Musik einspielen. Ah, jetzt ruft noch jemand an. Hallo? Nabend. Ah, oh, laut. Laut ist es. Wer bist du denn? Ja. Sven bist du. Ja, natürlich. Ah, guten Abend. Natürlich. Hallo. Kannst du uns weiterhelfen? Wir wissen nicht, worüber wir reden sollen. Gemein. Na, los, raus damit. Also einer sagte gerade, ich könnte über Plants vs. Zombies reden, aber keine Ahnung. Ah ja, keine Ahnung, also das so ist freie Themenwahl heute, um ein Holgis-Sprech zu bleiben. Ja, hast dann du schauen was, wir mal, ob und wie lange wir über das Thema reden. Was hast du denn zu erzählen darüber? Ich kam, glaube ich, nur zur Sprache, weil ihr gefragt habt, was die 100 Hörer nebenbei machen. Ich spiele Plants vs. Zombies. Ach so. Verstehe. Immer noch. Das ist ja schon seit 1000 Jahren. Ich habe das schon 20. Das ist was ich durchgespielt habe, wirklich. Respekt. Gab es da jetzt nicht letztens irgendwie eine Erweiterung? Ja, es gibt auch Updates, wo die einfach ignoriert. Sand Garden oder irgend so ein Schmarrn? Ehrlich? Gibt es ja neue Level? Der ist bei mir voll. Der gibt so viel Kohle, dass ich nichts mehr kaufen kann. Gleich mal installieren wieder hier. Was heißt das? Es gibt neue Level sozusagen. Also der Zen-Garden ist eigentlich nur, dass du irgendwie Pflanzen während irgendwie der Minispiele oder halt auch während der Kampagne irgendwie findest. Und die Pflanzen kannst du halt irgendwie düngen und gießen. Und aber den gab's doch von Anfang an. Nee, ja, ich glaub, es war irgendwie so, dass es jetzt irgendeine Erweiterung gibt, die man nur spielen kann, wenn man genug Zeug im Zen-Garden hat oder so. Habe ich so aus zweiter Hand irgendwie mitbekommen. Was ist denn der Zen-Garden, bitteschön? Wie gesagt, da kannst du halt so Pflanzen irgendwie die in den Zen-Garden schmeißen und die kannst du halt gießen und irgendwie düngen und Insekten-Spray drauf tun und okay. Musik vorspielen. Das klingt wie gar nicht. Die werfen dann ständig Geld ab. Mhm. Dann kannst du auch irgendwann so eine Schnecke kaufen, die das ganze Geld einsammelt. Verstehe. Also sowas macht ihr also, während eigentlich die Brummschleife läuft. Hm? Ja. Interessant. Ihr hört uns also eigentlich gar nicht zu. Ich suche eigentlich immer noch, vielleicht kann Markus da ja weiterhelfen, ich suche eigentlich immer noch mehr Spiele, die man auch ohne Ton und ohne großes Lesen spielen kann, während man Podcasts hört. Pong? Hm? Pong? Also ich kann ja Carcassonne sehr empfehlen. Das ist, glaube ich, langzeit motivationstechnisch nicht allzu... Das stimmt. Also Carcassonne und Words with Friends ist da natürlich... durchaus seine, aber es anders ist auch wieder nicht, weil es zu asynchron ist. Man muss ja brauchen dann so eine Art ständige Beschäftigung. Kannst ja multitablen. Ist das wieder sowas wie ein Ringbuffer oder was? Genau. Das ist in der Tat ein Ringbuffer, ja. Aber obwohl andererseits natürlich eignet sich jede Art von Tower Defense ganz hervorragend. Ja, das auf jeden Fall, aber Vector Tower Defense und Clans vs. Zombies sind beide motivationstechnisch jetzt ja. Durch. Ja. Es gibt auch noch hier Dings, das ist auch alt. Field Runners gibt es ja auch noch, das ist ein bisschen älter auch, ne? Ja, das ist scheiße. Ja, Stack Eagle, was sind denn auf PVZ? So, warte mal, ich muss ja mal gucken. Field Runners ist scheiße. Also, Zombies natürlich. Keine Ahnung, ich habe hier. Bei mir fangen die großen an. Einen empfehlenswerten, also GD Swarm ist zum Beispiel groß. Also reden wir jetzt von iDevice oder wovon reden wir? iDevice. Hallo, ja. Anrufer? Nein. Nein, sondern? PC im Normalfall. PC? PC. Oh, nee, toll. PC, warte mal, ich muss auflegen. Dann kann ich nur, es gibt diese eine Seite, irgendwie Tower Defense Central heißt die, glaube ich. Und da geht einiges. Ist dieses League of Legends nicht auch so ein bisschen Tower Defense-ig? Ja, aber das, ich weiß nicht, ob du da noch irgendwie nebenbei was hinkriegst. Also weil das ist schon richtig Arbeit. So irgendwie Free-to-Play StarCraft-mäßig oder so? Ja, ja, so irgendwie Free-to-Play StarCraft mit Tower Defense oder so. 90 Actions pro Minute irgendwie dich durchhaus. League of Legends ist ein Dota-Klon, also heißt... Genau. Du hast zwei Lager und es geht darum, das andere Lager platt zu machen und du hast halt irgendwie drei oder vier verschiedene Wege zu dem Lager und du hast halt Creeps, die automatisch diese Lanes, so heißt es dann, langlaufen und dein Ziel ist halt zu sagen, du spielst einen Helden, den kannst du aufleveln und am Anfang machst du das, indem du Creeps an den Start bringst und beziehungsweise bekämpfst und später geht es halt irgendwie eher um PvP und das ist halt irgendwie, das ist schon sehr schnell und sehr hektisch und also genau, gibt's halt League of Legends, wie heißt das andere? Heroes of New Earth, glaube ich, sind die beiden, die gerade so angesorgt sind. Aber das wäre mir echt zu hektisch für nebenbei noch was hören, wo man so halbwegs was mitkriegen will. Ja, wahrscheinlich. Will man ja nicht bei uns. So, verstehe. Ansonsten habe ich, auch wieder so eine schöne Sache für dich bezahlt, weil ich suche für Fritz jede Woche 3 Flash-Games raus. Die ich empfehle, und da habe ich tatsächlich ein sehr schönes Teil in der letzten Woche gefunden. Eine doofe Frage, Markus, wo läuft das eigentlich alles, was du irgendwie... Berlin, RBB, Fritz, ja, Radio. Ja, das ist mir schon klar. Nur in welchen Formaten läuft das, was du irgendwie die, alles testest und raussuchst und so weiter? Na, die Gamechecks gibt es jeden Dienstag. Also jeden Dienstag irgendwie irgendwann im Nachmittagsprogramm. Habt ihr da auch einen Podcast-Feed irgendwo? Ja, es gibt für die Multimedia News, so heißt die, gibt es auch einen Podcast. Das sind dann so 3 Einminüter hier drin. Und zwar I Paid For It, heißt das Flash-Game. Und da geht es darum, eine Vending-Maschine, also Getränke oder Süßigkeiten, Automaten zu verprügeln, der dein Kleingeld verschluckt hat. Das ist einfach, da hat jemand mal verstanden und das Grundbedürfnis der Menschheit in ein Computerspiel verpackt. So muss es sein. Nicht anders. Der Chat schreit nach dem Link. Der Chat liefert den nicht immer selbst. Ah, nee. Wir haben einen Chat. Wir haben einen Chat? Ja. Warte kurz. Der wird zwar geflissentlich ignoriert im Normalfall, aber. Brummschleife halt, Freenode. Ah, okay. Du bist doch da auch schon dabei, oder nicht? Mhm. Komisch. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, unter welchem Nicker sich versteckt. Genau. Noch eine Reese's. Oh Mann, ich überlege gerade jetzt ein Stück Fleisch mit Erdnuss. Wie hast du das von noch? Von dem Fleisch? Von beiden in Kombination. Ja, die Erdnusssoße ist noch halb voll. Der Kopf. Platt. Und das Fleisch ist halt so ein, ich glaube, das ist so eine Art unerbittlicher, unendlicher Brunnen. Immer wenn du denkst, jetzt ist alle, kommt noch mehr Fleisch. Und das Schlimme ist, da ist auch, was ich gar nicht esse, aber der Mitbewohner, Zunge. Zunge finde ich echt. Ja, Zunge, oh, nee. Zunge finde ich echt eklig. Nee, das kann ich auch nicht. Weil Zunge sieht mir doch und zu sehr Niere aus, geht auch nicht. Mund habe. Vor allem Zunge mit Erdnussbutter oder Erdnusssoße. wobei ich ja jetzt noch sagen, kurz zu sprechen kommen möchte auf eine der besten Nahrungsmittelkombinationen, die Welt jemals gesehen hatte, ist ja Banane mit Leberwurst. Das ist richtig großartig. Das muss Leberwurst frische Leberwurst an sich sein. Ist schon problematisch. Also so eine Kräuterleberwurst am besten und ganz frisch. Und die dann mit so einer Banane, die noch nicht so weich ist, ja, sondern die muss noch Bisse haben quasi. Und das ist eine echt großartige Mischung. Schmierst du dir drauf, Gabi? Er dippt. Genau. Du schmierst dir lieber auf die Banane und beißt. Das hört sich total schlimm an, aber wahrscheinlich muss man das ausprobieren. Genau. Das ist dasselbe wie Cola und Pfirsichsaft. Ah, klar. Cola und Pfirsichsaft, ja. Das hört weiß ja jeder, das ist schwer empfehlenswert. Ja, total. Ja. Auch noch nie gehört, aber wenn es mit Fanta und einem Süßkram geht, dann geht es bestimmt noch mit Pfirsichsaft. Ja. Wasser. Leberwurst und Banane. Leberwurst finde ich sowieso ekelhaft. Alles, wo Fleisch in Breiform vorliegt, finde ich extrem widerlich. Breifleisch ist eigentlich auch schon... Müssen wir also Hackfleisch dann auch, oder was? Was? Hackfleisch? Nee, das geht komischerweise. Okay. Aber das will ich auch nicht roh essen. Nee, Met geht schon wieder nicht. Met geht nicht. Nee, also. Komisch. Ja. Oder Pastete oder sowas finde ich auch total ekelhaft. Oh, Rillette. Ja, was? Das ist französisches so Schmalzfleisch, glaube ich. Weiß nicht, was ist. Aber ich esse es gerne. Oder das Statement hatte ich bestimmt gerade ein paar Twitter-Follower gekostet. Sülze ist auch ekelhaft. Sülze ist auch eklig. Leute, die mir damit drohen, dass sie mich jetzt entfolgen. Aber jetzt entfolge ich. Das ist doch auch so ein Meme. Ich habe gerade eine Mücke getötet. Oh Gott. Hm? Mörder! Das Ganze wird immer relevanter hier. Ja, das ist ja. Lokal-News. Gerade gedacht. Ja. Ja, aber das ist doch... Mikro. Nee. Lokal-News oder so. Ja. Was habe ich denn hier noch? Ja, also irgendjemand muss schon irgendwas mal sagen, ja. Der Chat empfiehlt Sülze mit Remoulade und Sülze mit Borsten. Und was? Borsten. Was auch ekelhaft ist, wenn man so Hühnerteile hat und da sind noch so Federreste dran. Auch schön Eisbein, wo die äußere Hautschicht noch dran ist. Ich wollte heute mal Rouladen machen, habe ich ja doch nicht gemacht. Mhm. Weil es mir jetzt so langwierig war. Sind wir wieder beim Kochen? Ja. Lad uns doch einfach mal ein. Genau. Ja, okay. Aber Martin ist so weit weg. Und dann setzen wir sie mich in die Küche und podcasten dabei und haben lang gleich noch Atmosphäre. Das können wir machen, stimmt. Aber der Martin ist ja in München. Also im Holgi habe ich das schon mal gemacht mit der Bratwurst. Ach, selbstgemachte Bratwurst, ja? Nee, die war nicht selbstgemacht, die war... Selbst bestellt. Ja, genau, selbst bestellt und es gab nur alkoholfreies Bier dazu. Ah, Nikolas? Ja. Wie sahen die Szene eigentlich aus, wo irgendwie Holger dann anfing, so eine Pseudomoderation irgendwie zu machen. Ja, ich weiß nicht, ob wir das aufdecken sollten. Das war irgendwie ein sehr witziger Moment, aber ich kann es ja mal erzählen. Es hört ja eh keiner mehr zu. Unsere Hörerzahlen sacken auch gerade massiv ab. Insofern nur noch der harte Kern hört zu. Ja, wir waren da ja auf dem Tempelhofer Feld und da war so diese Ausstellung mit den Elektroautos und das war, wir sind gerade ins Terminal reingegangen, wo man sich akkreditieren konnte zum Autofahren. Und wir sind einfach durch die Tür rein und da war irgendeine Veranstaltung. Und es war, als wir die Tür aufmachten, saßen da 150 Leute, die alle gerade geklatscht haben. Und das hat natürlich mit uns gar nichts zu tun gehabt. Wir waren auch hinter denen klar. Und so. So hört und, das nicht an. Ich wollte nur wissen, was da groß los war. Ja, und dann war halt der Zufall, dass sie halt gerade, nachdem Holgi den Witz erzählt hatte, auch alle lachten wegen irgendwas anderem halt. Und das, das hat sich irgendwie schön angehört. Von der Aufnahme her war es grandios. Aber was haben die da gemacht, die 150 Leute da? Keine Ahnung, es war halt so eine... Weil es klang irgendwie so, als wärt ihr irgendwie das war so halt eine riesen lang gelaufen oder irgend so ein Blödsinn. Ja, das war halt einfach so eine riesen messemäßige Veranstaltung, wo du dauernd in irgendwelchen komischen Sachen vorbeigelaufen bist, wo Leute irgendeinen Quatsch erzählt haben über Elektromobilität und ich weiß gar nicht, was das war. Da hat irgendein, und am Ende seid ihr auch gar keine Autos gefahren, oder? Nee, leider nicht. Das war ein bisschen enttäuschend, aber irgendwie auch wieder lustig. Ihr hattet euch doch extra angemeldet. Naja, wir kamen da halt an und das war auch erst, wir trafen uns eigentlich erstmal vor dem im Flughafen, also im Haupteingang. Ihr seid dann noch Bus gefahren und alles, oder? Genau, und dann hieß es kostet Eintritt und dann wollte Holgi eigentlich gleich wieder gehen. Dann habe ich gesagt, das können wir eigentlich nicht machen. Und dann sind wir dann noch hinten irgendwie rein und dann, ja, das war dann auch schön, weil Holgi hatte irgendwie einen Presseausweis und ach, das ist auch alles ganz egal. Auf jeden Fall, lassen wir die Details weg. Ja, es war halt einfach Quatsch, wir sind irgendwie nicht zum Zuge gekommen, man hätte früher kommen müssen. Da hätte man auch Tesla fahren können und alles. Aber wir sahen den vielleicht auch zu obskur aus irgendwie. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Wir sind einfach nicht dran gekommen. Es gab halt ein paar Autos und es gab dann doch zu viele Leute, die fahren wollten. Hat irgendwie alles nicht geklappt. Segway hätte man fahren können, aber das bin ich schon mal und das ist auch nicht so spannend. Saßt du dann da eigentlich die ganze Zeit mit so einem Handmikrofon noch im Bus rum? Und nö, wir hatten so ein tragbares Etwas dabei, ja. So, genau. Das haben wir einfach in der Hand gehalten, ja. Dann die ganze Zeit immer vor die Gesichter gehalten? Nee, überhaupt nicht. Einfach nur so in der Hand gehalten und mal gucken, wie sich's danach anhört. Ist dann doch erstaunlich, wie die Dinge aufnehmen. Man konnte es ja irgendwie halbwegs anhören, glaube ich. Ja. Und auch ohne dass die Störgeräusche irgendwie dann zu groß wurden. Nee, es war einfach. Da war halt auch nicht viel los. Also wenn da viele Leute gewesen wären, hätte man wahrscheinlich nichts mehr gehört. Ja. Ich habe mir das im Bus so kurz vorgestellt irgendwie. Als ich das erstmal gehört habe, dachte ich, das hätte irgendwie mit Headsets lang. Das hätte auch ein schönes Bild gegeben. Ja. Oder halt ein Mikro die ganze Zeit von Mund oder so. Nee, das haben wir ganz einfach aufgenommen. Wir wollten ja eigentlich auch gar nicht podcasten oder so. Das ist irgendwie zufällig entstanden. Ja, das Tempelhofer Feld. Gibt's immer was zu entdecken. Warst du da schon mal, Martin? Nein. Ja, muss man machen, wenn du hier bist. Okay, da gibt es immer was zu entdecken. Ich bin nur einmal über das Tempelhofer Feld. Da kann man auch grillen, habe ich gehört. Ja. Genau, ja. Damit habe ich auch eine Leidensgeschichte gehabt. Irgendwie ein Kumpel hatte irgendwie so geschrieben, so hey, irgendwie jetzt ist warm geworden, lass uns doch am Wochenende irgendwie grillen. Und dann so, hier soll laut Google Maps irgendwie Grillfläche sein, Tempelhofer Feld. So. Mhm. Ich kam dann später dazu, da waren dann schon ein paar Leute da. Und die hatten irgendwie erzählt, ja, sie haben irgendwie da steht irgendwie so eine rote Tonne rum, ne, die da irgendwie Info ist oder so. Ja. Und dann so, hey, können wir da drüben grillen? Ja. Dann kam wohl noch irgendwie ein Security-Typ vorbei, den haben sie auch nochmal extra gefragt. Ja. Und dann haben wir da halt fleißig gegrillt und waren dann gut mit dabei. Und gerade alles quasi auf dem Höhepunkt des Grillens. Und dann kam irgendwie so ein Auto vorbei mit so zwei Security-Leuten und dann so, nee, also hier dürft ihr eigentlich nicht grillen, baut das jetzt mal ab. Schön. Dann so, warum? Und wir haben doch extra gefragt und so weiter. Davon, als sie gemerkt haben, dass wir nicht ganz, ganz deppert sind, haben sie uns dann irgendwie gesagt, naja, okay, grillt mal alles ab jetzt und dann tut es mal weg, aber hier dürft ihr eigentlich nicht. So. Und dann, warum? Und wo? Ja, da hinten ist irgendwie ausgewiesene Grillfläche. Ja, das gibt's schon. Deutsch, ne? Ja. Und dann sind die da hin und haben irgendwie die Asche weggetragen, weil der Aschekontainer halt da war. Und es stellte sich raus, dass die ausgewiesene Grillfläche von den ganzen Drachenfliegern ohnehin okkupiert gewesen wäre. Ja. Nee, aber das ist halt wirklich schön, da rumzulaufen. Das ist echt eine beeindruckende Fläche irgendwie. Wenn man noch nicht da war, dann muss man es mal tun. Schon, ja, das sah schön. Insgesamt ganz, ganz cool aus. Vor allem auch auf, an einem sonnigen Wochenende sind das da halt riesig verschiedene einfach. Leute da. Da gehen Leute mit ihren Hunden und irgendwie eine riesige, da waren irgendwie 15 Leute, die irgendwie Frisbee gespielt haben, so eine Art, keine Ahnung, Frisbee-Fußball oder so. Mhm. Zwei Tore und alles. Ja. Das sah auch ganz cool aus. Jetzt mal was zu entdecken, auch die ganzen Modellflieger und alles. Ich wollte demnächst mal mit meinem Vater mit dem Rad langfahren oder so, über das ganze Feld. Mhm. Wenn man schon mal auf einer Startbahn stehen wollte in der Mitte. Kann man das tun? Dort. Sag mal, Markus und Martin, seid ihr eingepennt oder was ist mit euch los? Nee, ich habe gerade festgestellt, dass man jetzt über tolle Sachen reden darf, die auf der WDC noch geheim waren. Sag. Oder kann, nee, also willst du es in deinem Podcast? Nee, es geht um Automatic Reference Counting. Ich glaube, das ist jetzt so. Ach so, das verstehen wir nicht. Ja, also es ist quasi so Garbage Collection ohne Garbage Collection. Voll toll. Man muss sich nicht um Memory Management kümmern, das macht jetzt der Compiler. Geil. Ja, ist voll toll. Also meine Begeisterung ist, ist groß, kaum beschreibbar. Ja. Ja. Mhm. Ja, vor allem, dass ich jetzt drüber reden darf auch. Ja. Mhm. Ja, dann habt ihr schon wieder ein Thema fürs nächste Fanboy-Gezuckel. Ja. Zum Beispiel. Wie, die haben das da erzählt, aber gesagt, darf niemand was erzählen. Oder? Naja, was sie da erzählen, ist halt alles unter NDA im Prinzip, aber sie haben halt jetzt auf lnvm.org, was so die Open Source, der Open Source Arm ist von dem Compiler von Apple, haben sie die offiziellen Specs veröffentlicht und deswegen darf man jetzt drüber reden. Aber an sich ist da alles, was da erzählt wird, unter NDA. Non-Disclosure Agreement. Ja. Richtig. Musst du dann unterschreiben oder wie, wenn du da. Naja, also wenn du da Ticket kaufst, dann unterschreibst du da implizit quasi. Okay. Inwieweit es dann nach europäischem Recht dann... Sie das auf ihre Seele, dass sie nichts erzählen. Wie? Genau. Du wirst dann auch, wenn du eincheckst, wirst du auch nochmal erinnert. So. Übrigens, alles außer der Keynote ist nach wie vor vertraulich und blockt das nicht und macht keinen Podcast und was nicht alles. Und dann sagen, ja. Und dann kriegst du deinen Ausweis. Im Chat wird gerade gesagt, es wäre auch auf eine Slide gewesen. Naja, aber es war nicht erklärt, was es ist. Ja, also okay. Klar, es ist so als Begriff da in der Keynote vorgekommen, aber die Details dazu waren nicht. Vom Begriff her, wenn irgendwie nichts mehr drauf verweist, dann ist es Garbage und kann weg, oder wie? Nein, also das ist ja Garbage Collection, genau. Dass, wenn nichts mehr drauf verweist, dass dann der Garbage Collector kommt und das wegschmeißt. Mhm. Was Automatic Reference Counting ist, er guckt sich quasi den Code vorher an. Und er fängt jetzt nur bei durch. Mir über Skype an zu knistern, oder? Ist das einfach ja. Martin? Ja. Hier ist alles toll. Hier ist alles toll. Wir knistern nicht. Wir brummen nur. Dann höre ich es mir nachher im Stream an. Genau. Aber so an sich ist die Idee halt, dieser Compiler, der weiß mehr als ein Durchschnittscompiler und kann halt sehen quasi anhand der Naming Conventions in Coco, ob dieses Objekt, das da zurückkommt, jetzt ein retainedes Objekt ist oder ein auto-releasedes Objekt und fügt dann automatisch die Release und Auto-Releases ein und optimiert das dann noch weg und toll und macht das, im Endeffekt kommt halt der Code raus, den du eh geschrieben hättest, wenn du Memory Management machen würdest. Das ist quasi automatisiert im Compiler jetzt. Das heißt, also im Prinzip ist es Garbage Collection zur Compile-Zeit, was halt dann performance-technisch günstiger ist, weil du eben keinen Garbage Collector laufen lassen musst, der ständig guckt. Also es läuft keine zweite Instanz, sondern... Es läuft halt in deinem... Dein Programm verhält sich deterministisch dahingehend und es läuft nicht irgendwie mal der Garbage Collector los und das wird angehalten und es ruckelt und zuckelt. Es ist aber Wahnsinn. Ja, ich freue mich. Auf Wahnsinn. Irgendwann in Jahren kann man es dann auch mal benutzen, weil man alles außer 10.7 nicht mehr supporten muss. Das ist immer das Traurige an der WWDC. Man kriegt immer die tollen neuen Sachen gezeigt und man weiß genau, es dauert 3 Jahre, bis man sie benutzen darf, weil bis dahin muss man noch so Sorge dafür tragen, dass alte Betriebssysteme noch supportet sind. Das nervt, ne? Könnte ich mir vorstellen. Aber so ist das. Ja. So ist das. Aber Markus ist jetzt wirklich eingeschlafen, glaube ich. Ich lese gerade den Spiegelartikel Burschenschaftler streiten über ARIA-Nachweis und ich könnte gerade kotzen. Ich hab mich auch irre gewundert heute in der Twitter-Timeline. Ewig viel irgendwie wovon reden die da bitte? Muss erstmal hinterher googeln, was der Blödsinn überhaupt sollte. Populationsgenetische Gruppierung. Weißt du Bescheid? Weißt du Bescheid? Ja, weißt du Bescheid. Nee. Das klang jetzt für mich auch nicht so nach der Riesen-News, weil... Also mir war das nicht, wie relevant nicht diese Burschenschaften überhaupt noch sind. Das sind ganz spezielle Menschen, die in Burschenschaften mitmachen, glaube ich. Mhm. Zumindest meine Erfahrung. Die haben Schmiss. Yes. So, Kinder, 2:01. Ich gehe jetzt. Mhm. Das steht auf Wikipedia, sie finden sich heute an Hochschulen in Deutschland, Österreich und Chile. Darauf ein Peace. Mhm. Ja, Mädels, war's heute, oder? Für heute. Ja, so langsam. Wir sind ein bisschen schläfrig. Im Regen, barfuß, ernsthaft? Schnee, nach Hause und so. Nee. Regnet's? Nee. Aber ich wollte das dramatisieren. Verstehe. Ist großartig gelungen. Wie weit ist es denn? Kannst du laufen? 100. Ja. Ehrlich? Das ist ja cool. Nee, das war das nicht cool. So? Oder zieht man nicht dann deswegen auch dann praktisch um? Ja, ja. Schön. Ja, Mädels. Ich sag doch mal Mädels, als wären wir hier irgendwie beim, weiß nicht, beim Mario Barth oder sowas. Oh ja. Ja. Mit so jemand wollte ich schon immer mal podcasten. Mit so jemand wie Mario Barth. Sind eigentlich sowieso schon alle weg, ne? Alle Hörer, so, wenn ich mir das so angucke. Da ist irgendwie so ein Streaming-Server weggebrochen und die haben da nicht mehr eingeschalten. Stimmt. Ja. Aber Leute, die sehen würden, sind es ja immer noch 100, oder? Oder ist es? Ja. Die hören wahrscheinlich. Ich kann es ja mal die Aufnahme, die ich gemacht habe, einfach mal in der Schleife spielen lassen. Dann gucken wir morgen mal noch, ob die noch dabei sind. Oder einfach nur rauschen. Genau. Ja. Also Testbild oder so. Genau. Ein Lied sollen wir zum Abschied singen? Nee, das können wir nicht. Nee. Das will keiner hören. Das will keiner. Ich schalte mal einen Stream aus, ne? Du könntest das Bugs Bunny Ding nochmal abspielen. Nein.